Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist ein kleines bisschen anders dieses Mal beim Wochenrückblick, weil wir nicht die Weeklies besprechen, sondern auch natürlich die Weeklies, aber vor allem die letzte Pay-Per-View-Show von oder Special Event Show von WWE auf französischem Boden. Clash in Paris 2025 ist über die Bühne gegangen. Und da bietet es sich an, Parallelen zu ziehen zur Show vor einem Jahr. Man kann natürlich auch ein Fallout bringen in Bezug auf die Frage, was passierte bei der Raw-Ausgabe nach Clash in Paris. Das werden wir natürlich auch gleich immer mit einbauen. Das heißt, wir gehen bei Clash in Paris in die Matchcard rein, gucken uns die Matches nochmal an. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber unsere Regie war leider nicht verfügbar für eine Review. Die musste nämlich arbeiten und deswegen haben wir gesagt, packen wir die Pay-Per-View-Review in den Wochenrückblick, ist vielleicht auch gar nicht so daneben, wenn man ein paar Tage später nochmal sich die Matches zu Gemüte führt, will ich mal sagen. Ja, und natürlich ist auch im Vorfeld von Clash in Paris einiges passiert. Insbesondere eine Situation, will ich mal sagen, ein Ereignis hat Chris und mich, ja, durchaus, ja, ich weiß gar nicht, wie das richtige Wort ist. Also wir haben es auf jeden Fall wir haben es zur Kenntnis genommen, sagen wir so. Wir haben es interessiert zur Kenntnis genommen, so kann man es vielleicht wirklich sagen. Und auch darüber wollen wir heute sprechen. Und damit ist das Programm auch, wie soll ich sagen, abgesteckt für diese Ausgabe. Und wir gehen gleich mal rein. Und ich freue mich, dass ich das wieder machen kann mit der Podcast-Hälfte aus München. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auf die Ausgabe. Wir haben tatsächlich ein paar Tage verstreichen lassen für die Review von Clash und ich musste mich jetzt so mal zurückerinnern und bin gespannt, wie wir das analysieren werden. Wir haben uns ja kaum abgesprochen oder gar nicht und das finde ich dann immer am spannendsten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon die Melzer-Sterne dabei hätten. Ich glaube fast nicht. Nee, die kommen vor Freitag nicht. Okay, schade. Hätte man noch mitnehmen können, aber dennoch bleibt da mein Interesse daran, wie du das Ganze empfunden hast. Ist ja doch einiges passiert, vor allem im Main Event, was uns ja auch langfristig wohl begleiten wird. So, jetzt hast du mich ja nervös gemacht. Ich werde mal kurz gucken, ob die Melzer-Sterne Clash in Paris vielleicht schon da sind. Kleinen Moment. Nope, sind noch nicht da. Und deswegen sind wir den guten Dave jetzt voraus, was die Sterne angeht. Also Chris und ich mögen es ja ganz gerne, die Sterne rauszuhauen, wie wir die Matches gefunden haben und dann mit Melzer in Vergleich zu treten. Das heißt nicht, oh, hoffentlich sind wir genauso wie er. Wir sind nämlich sehr, sehr, mal so, will ich sagen. Aber es war ganz interessant zu schauen, wie tippen wir die Matches, wie tippen wir, wie Dave sie tippen würde. Und dann gucken wir dann, wie wir da immer sind. Dieses Spiel fällt heute aus. Wir tippen quasi für uns selbst, können natürlich auch überlegen, was Dave wohl tippen wird. Und ihr tippt, wenn ihr Lust habt, einfach mit. Ja, Chris hat schon gesagt, Clash in Paris ist das Stichwort. Bevor wir aber zu Clash in Paris kommen, fand am Freitag vor der Show ja noch eine Smackdown-Ausgabe statt. Wir waren in Frankreich, dementsprechend war da richtig Stimmung. In Lyon waren wir, 10.000 Leute waren laut den Daten, die uns vorliegen, in der Halle und die haben ordentlich Stimmung gemacht. Es war das Übliche, was wir in Frankreich so bekommen. Ein bisschen House-Show-Flair, ein bisschen mehr, weil John Cena hat dann auch mit Logan Paul sich nochmal ein Duell geliefert. Und ansonsten, ja, schien es so eine Standard-Smackdown-Ausgabe zu werden. Wir werden da auch jetzt nicht en detail drauf eingehen, aber Der Main Event ist durchaus bemerkenswert. Nicht nur, weil wir hier mit Sami Zayn gegen Solo Sikoa eine sehr interessante Paarung haben. Es gab ja auch zwischen Sami und Jimmy und Jacob auf der einen Seite und dem My Family Tree Stable auf der anderen schon seit geraumer Zeit diverse Reibung. Und nun hat man hier mal so mir nix, dir nix ein Main Event bei SmackDown angesetzt. Und nicht nur das, es ging auch noch um die WWE United States Championship. Und nicht nur das, der Titel ist gewechselt. Sami Zayn, also auf der Card bei Clash in Paris, hat man keinen von denen auch nur in der Nähe gehabt. Umso interessanter, dass man hier, ich will nicht sagen unter ferner liefen und schon gar nicht, werde ich random sagen, hier den Titelwechsel inszeniert hat. Ich habe gedacht, meine Güte, wie oft will Sami Zayn denn diesen US-Titel noch gewinnen, bis ich gelernt habe, gut, die Kommentatoren haben es auch sehr deutlich betont, Sami Zayn hatte das Ding noch gar nicht. Das ist quasi das erste Mal, dass Sami Zayn jetzt United States Champion ist. Man hat es dann versucht, auch als eine ziemlich große Sache uns da zu verkaufen. Von wegen Sami Zayn, ja, er guckt ja eigentlich zum World Heavyweight Titel. Das hat er ja auch immer wieder angedeutet. Ich weiß jetzt nicht, was WWE damit machen will. Ob sie die US Championship uns allen Ernstes als World Heavyweight Championship ebenbürtig verkaufen wollen. Ob das eher ein Abspeisen von Sami Zayn ist. Ob es nur ein weiterer Puzzlebaustein in der Storyline um My Family Tree gegen Sami, Jacob und Jimmy sein soll. Oder ob es vielleicht auch nur ein Stepstone für Sami Zayn ist, irgendwann dann doch nochmal die Heavyweight Championship zu gewinnen. Das heißt, er wird jetzt erstmal ein bisschen US-Champion sein, dann wird er den Titel irgendwann wieder verlieren und dann muss man gucken, wie es weitergeht, ob er irgendwann dieses große Ziel noch erreichen wird. Mal sehen. Fakt ist, dass Chris und ich ein bisschen ja so überrascht waren, dass man diesen Titelwechsel so ja nebenbei, wie gesagt, inszeniert und zelebriert hat. Und ein bisschen waren wir auch irritiert. Das haben Chris und ich tatsächlich, das haben wir vorbesprochen so ein bisschen. Also über Clash in Paris haben wir nicht geredet, aber darüber haben wir kurz gesprochen. Wir waren auch ein bisschen irritiert, warum man das denn jetzt gemacht hat. Nicht nur für Sami Zayn, sondern gerade auch für Solo Sikoa und sein My Family Tree Stable. Chris und ich waren uns einig, eigentlich ist es gut, dass Solo und das Stable diesen Gürtel halten, denn so haben sie eine gewisse Relevanz. Wenn sie dann ihre Heelsprüche raushauen und da glitzert ein bisschen Titelgold, wirkt das immer doch noch ein bisschen cooler, weil man kann sagen, okay, red mal deinen Mist, aber du hast einen Gürtel, also ein bisschen was werdet ihr schon können. Zack hat ja gesagt, er findet das Stable irgendwie wie die Parodie eines Heel-Stables. Und ich glaube auch, dass Solo und vor allen Dingen auch der Titel da das Ganze noch so ein bisschen gerettet haben. Nu hat Solo mal wieder verloren und der Titel ist weg. Nu haben wir hier eigentlich tatsächlich ein ziemlich merkwürdiges Stable. Und die Frage ist, was hat sich WWE dabei gedacht? Die weitere Frage ist, kann sich dieses Solo-Sikoa-Stable irgendwie halten? Oder will man das vielleicht gar nicht, dass es sich hält? Warum hat Sami Zayn den Titel? Wird er ihn jetzt bald wieder verlieren an das Solo-Stable, My Family Tree? Dann kann man sich fragen, warum hat der Titel überhaupt gewechselt? Fragen über Fragen, Chris. Wenn ich dich zitieren würde, würde ich sagen, WWE hat mich hier verwirrt zurückgelassen. Ja, weise Worte tatsächlich. Wir sind ja auch von dir. Ja, ich war überrascht und enttäuscht. Gleichzeitig natürlich ist Ihnen bekannt, ich habe so ein Fable für Solo entwickelt. Ich glaube, er macht das wirklich großartig in den letzten Wochen und Monaten. Du hast schon auch das angesprochen, wie wichtig ein guter Anführer ist für ein Stable, der ja vielleicht so ein bisschen auch das Gimmick gefunden hat, sich auch wohlfühlt in seiner Situation, hat ja auch den am besten Weg gehabt durch Paul Heyman und Roman Reigns quasi als Enforcer. Weil ja, Zack hat ja irgendwo recht, das Stable, wenn du sie so aufreißt, ja, sie sieht schon nicht so furchteinflößend ein tatsächlich. Es fehlen ja auch irgendwie für mich die Siege tatsächlich. Also ich glaube, wir hatten hier einen Kommentar bezüglich der Vision, dass vielleicht nicht am Anfang sie alles gewinnen müssen, um gut auszusehen. Ich weiß nicht, ob das bei YouTube war, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde schon, dass man Siege einholen muss, weil sonst interessiert mich das Tabling sowieso überhaupt nicht mehr. Und diese Probleme hat auch My Family Tree. Und jetzt hat man ihnen auch so den, ja, diesen Gürtel genommen, der ein bisschen, ja, dieses Reizvolle mitgibt, was du schon auch angesprochen hast. Sammy ist ein sehr interessanter Mann im ganzen Triple H, seitdem Triple H quasi Head of Creative ist. Er wechselt sich ab zwischen Main Event und auch passenderweise Main Event. WrestleMania 39 im Main Event, glaube ich, die Tag Team Championships gewonnen. Dann ein bisschen wieder zurückgereiht. Dann besiegt er irgendwie Gunther. Und bei uns wechselt er sich ja auch immer ab zwischen, okay, wir verfühlen das extrem. Er ist in einer sehr guten Rolle, er ist sehr emotional, er ist gut am Mikrofon, das ändert sich auch nie. Aber jetzt war er so in einer Fehde mit Karrion Kross, also quasi ein bisschen wieder runtergereiht. Aber man konnte schon auch durch unsere Stimmlage erkennen, dass wir da jetzt nicht so begeistert davon sind. Deswegen bin ich hier jetzt in einer Situation, wo ich mich frage, okay, wohin gehört er? Wo sieht er Triple H hin? Ich hätte auch kein Problem gehabt mit der Weltschwergewichts-Championship. Irgendwo hat er sich auch verdient. Irgendwo ist dieser Titel auch da für solche Superstars, so blöd oder ja traurig es klingt. Das Seth Rollins Championship ist einfach das, was die Weltschwergewichts-Championship davor war. Leute für Leute wie Jack Swagger, Dolph Ziggler, eigentlich auch für Leute wie Cesaro, und bei dem hat es nie gereicht. Alberto Del Rio, sowas halt. Aber jetzt hat er den Brand gewechselt, auch wenn wir da nicht so drauf achten. Der Weltschwergewichtstitel ist meistens bei Raw und die WWE Championship ist bei SmackDown und die ist dann doch so ein Regal zu hoch, würde ich behaupten, bei ihm. Deswegen war dieser Titelgewinn alles in allem für mich ziemlich unnötig. Ich habe natürlich da ein bisschen eine Bias für Solo und frage mich halt, okay, was stellt man sich bei WWE so vor? Bei Division, dazu kommen wir noch, oder bei My Family Tree. Ich bleibe dabei. Irgendwie glaube ich schon, dass man das früher anders und besser gebuckt hat. Shield, Wyatt Family, Usos, klar, alle super talentiert, aber du hast ihnen ja auch die Bühne gegeben, du hast ihnen die Chance gegeben, du hast ihnen Siegel gegeben. Und für mich hat man das irgendwie verpasst tatsächlich. Bei SmackDown macht man es einen Ticken besser, bei gewissen Tag-Teams, aber hier, finde ich, hat man es allen in allen bei diesen beiden Stables für mich ziemlich versaut bisher. Muss nicht sein, dass es für immer so bleibt, aber um jetzt mal bei diesem Titelgewinn zu bleiben, man kommt immer auf das eine oder die zwei Argumente zurück. Sind es zu viele Titel? Kann man sie entsprechend inszenieren? Können Regentschaften aufblühen, sodass wir Interesse daran haben, ob jemand gewinnt oder verliert? Hier für mich, muss ich sagen, war es irgendwo nicht egal, weil ich Solo mag, aber alles in allem ist das jetzt nicht ein Titelwechsel, wo ich aus der Haut fahre. Ja, klar, schafft man in seltensten Fällen. Die Women's Intercontinental Championship zum Beispiel, das ist gar nicht mal so schlecht in letzter Zeit. Da hat man Solo, finde ich, einfach nicht die Bühne gegeben. Aber sei es drum, der Titel ist gewechselt und es bleibt für mich trotzdem irgendwo spannend. Der Charakter Sami Zayn, der Superstar Sami Zayn, und auf der anderen Seite, ob sich Solo trotzdem nochmal da rausreißen kann. Ich traue ihm das auch zu. Er ist, glaube ich, einfach gerade sehr sattelfest. Aber ich weiß nicht, ich würde mir da sehr gern einfach mehr Siege bei ihm wünschen, weil ich traue ihm sogar noch mehr zu. Irgendwie. Ich traue ihm deutlich mehr zu. Irgendwie finde ich wirklich, er ist ein richtig guter, talentierter Mann, was Mikrofon in Ring und Charisma und Mimik angeht. Das ist so ein Gesamtpaket, vielleicht nicht elitär, muss es auch nicht sein, aber gut genug, um eine bessere Rolle zu spielen, als, keine Ahnung, Sami Zayn den Titel zu geben. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen ein Hin- und Hergespringen von mir gewesen, aber alles in allem verstehe ich es nicht ganz. Ich fühle es überhaupt nicht. Dennoch glaube ich einfach, dass Triple H Sami Zayn sehr gerne in regelmäßigen Abständen einfach mal belohnt. Und das ist mal jetzt hier die United States Championship. Ich befürchte, es wird eine Regentschaft, die Shinsuke Nakamura-Ähnlichkeit haben wird. Sie wird einfach, glaube ich, nicht lang. Sie wird nicht mit viel Titelverteidigungen, glaube ich, auch stattfinden. Und irgendwann wird er den Titel verlieren. An wen ist, ja, im Moment auch nicht so wichtig, aber das hier hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. Aber gleichzeitig fällt mir auch ein, wir waren in Frankreich, Paris. Da baut man, glaube ich, sowas gern einfach mal ein. Also man legt sich vielleicht selbst ein Ei, weil man glaubt, okay, diese braven Fans, die so viel Lärm machen, muss man mit einem Titelwechsel belohnen. Ich greife nach vielen Strohhalmen, sehe ich gerade. Deswegen werfe ich dir diese heiße Kartoffel zu und hoffe, du kannst irgendwas aus diesem Wirrwarr machen. Ja, ich finde, das war gar nicht so viel Wirrwarr. Ich glaube, du hast mit dem letzten Aspekt, dass man den französischen Fans auch mal so einen Feel-Good-Moment hinten rausgeben wollte. Einerseits vielleicht wirklich was richtig Relevantes gesagt und es kann sein, dass WWE das umtreibt. Auf der anderen Seite hat man bei WWE ja nur bei Clash in Paris nur diverse Feel-Good-Moments rausgehauen. Also John Cena hat sein Match gewonnen, das war ja nur auch ein Knaller. Gut, der Main-Event von Clash in Paris, da haben jetzt nicht die Superfaces gewonnen, das war jetzt nicht das total Happy Ending, aber meine Güte, also man hat ja Clash in Paris wirklich mit Superstars gespickt. Trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass man sagte, pass mal auf, wir machen jetzt hier, wir geben euch den Feel-Good-Moment, der Pop war ja enorm auch, ne? Gut, das liegt jetzt auch gut, man kann auch sagen, Sami Zayn, der ist ja quasi, haben wir gelernt, überall zu Hause, in Saudi-Arabien ist er zu Hause, als Kanadier, nach WWE-Logik sprechen alle Kanadier fließend Französisch, also ist er da natürlich auch in Frankreich quasi zu Hause, was weiß der Geier, was da in den Köpfen vom WWE-Management vor sich geht. Und keine Ahnung, also ob sie nur auf den Sami Zayn Babyface-Bonus gesetzt haben und deswegen das als Argument gebracht haben, den WWE-Fans da in Frankreich mal einen Schmankerl zu geben. Oder dass man tatsächlich jetzt das Ganze als Baustein für mehr sich ausgedacht hat. Und da muss man bei WWE auch unter Hunter immer ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn Hunter Long Storytelling und Booking deutlich, deutlich besser kann als Vince. Heißt das nicht zwingend, dass hinter jedem Titelwechsel immer eine große Idee oder eine große Vision steckt. Und das muss man dann abwarten. Wo auch ein bisschen skeptisch vielleicht tatsächlich sein oder zumindest zurückhaltend. Ich bin es auf jeden Fall. Und bin mir nicht sicher, ob da ein großer Follow-up folgen muss. Was ich aber auch sehe, da bin ich ein bisschen nicht so pessimistisch, zumindest was diesen Punkt angeht, wie du es bist, dass wir so eine Nakamura-Regentschaft bekommen. Das glaube ich nicht, weil Nakamura hat den Titel letztes Mal wirklich random out of nowhere bekommen und da haben wir auch gedacht, oh, ist das jetzt hier der Beginn eines großen neuen Revivals von Nakamura mit großartigem Storytelling? Und das Ding ist im Sand verlaufen wie nix nach ein paar Tagen schon. Da war auch nix hinter, kann mir auch keiner was erzählen. Nur, dass Nakamura da jetzt irgendwie mit einem neuen Outfit rumgetigert ist und ein paar lustige, die Promos sind ja eh nicht schlecht, wenn er sie auf Japanisch halten darf. Aber da war nix, da war kein Fundament, da war gar nix. Man hat ihm das Ding in die Hand geschmissen und gesagt, komm, mach mal was draus. Und er wusste gar nicht, was er machen sollte. Also da war auch kein Fundament, wie gesagt. So, und jetzt? Bei Sami Zayn kann man sagen, gut, der hat ja ein Fundament. Der hat eine Story mit Jacob und Jimmy gegen My Family Tree. Da ist etwas schon längere Zeit am Köcheln. Man kann den, also der Titelwechsel ist für mich trotzdem wirklich, also nebenbei, ich will nicht sagen belanglos, aber das war jetzt nicht der Moment, auf den alle groß hingefiebert haben. Dafür wurde es einfach zu spontan angesetzt, trotz der Tatsache, dass die ja nun doch in den letzten Ausgaben eine wirklich roten fadenmäßige Story gehabt haben. Das war ja nun nicht völlig beliebig, was die da hatten, aber es war jetzt nicht das Match, das groß aufgebaut wurde und dem man hingefiebert hat. Das nicht. Also insofern sind wir hier trotzdem nicht annähernd auf Nakamura-Niveau, wo es wirklich out of the blue inszeniert wurde. Hier gibt es eine Vorgeschichte. Die Frage ist nur, ob das schon ausreicht, um dem Titelwechsel ein bisschen Impact auch für die Zukunft zu geben oder ob man sich wirklich storyline-mäßig überlegt, das Ding über kurz oder lang wieder zu My Family Tree zurückzubringen. Vielleicht soll dann, weiß ich, wie er heißt, der Große da, dass der vielleicht den Titel mal halten soll, dass man da irgendwie Spannung macht bei My Family Tree, aber doch Gott, schon wieder eine Bloodline, die implodiert, das ist ja auch jetzt irgendwie Yesterday's News. Ich weiß es nicht. Also es wirkt alles ganz komisch. Chris und ich können es noch nicht so richtig greifen. Wir freuen uns für Sammy natürlich. Ob das natürlich die Erfüllung seiner Träume ist, weiß man auch nicht. Aber na gut. Und wir zittern ein bisschen mit Solo und seinen Jungs. Wir waren ja wirklich der Auffassung, dazu stehen wir auch, dass es eine gute Idee war, den US-Titel zu geben. Also insbesondere Solo und auch gerade dem Stable. Aber jetzt ohne Titel wird es da auch ein bisschen schwieriger. Gut, mein lieber Chris, ich würde sagen, wir hüpfen rüber zur Clash in Paris Show, um da auch da, wo es passt, gleich die aktuellen Ereignisse von Monday Night Raw einzubauen. Und es gibt da natürlich ein ganz spezielles Segment, wo wir nicht daran herumkommen, die Raw-Ausgabe auch einzubauen und insbesondere auch so die Frage aufzuwerfen, wie es dann in der Zukunft weitergehen kann. Ihr wisst natürlich alle, was ich hier pseudo-mysteriös andeute. Es geht natürlich um das, was im und nach dem Main-Event von Clash in Paris passierte. Bei Raw war es zwar nicht das Main-Segment, aber das Main-Segment war ein Tag-Team-Match, aber es war wohl der prägende Faktor, auch der Raw-Ausgabe, was dann mit Becky und Punk und so weiter passiert ist. Wir gehen aber der Reihe nach vor. Ich glaube, insgesamt hatten wir auch wieder Hunter-mäßig die üblichen... Nee, es waren 6 Matches diesmal, sehe ich gerade. Wir hatten 6 Matches. Und da Chris und ich uns gar nicht abgestimmt haben, mache ich jetzt mal etwas, was wir gar nicht mehr so häufig machen. Nämlich die Frage, wie der Gesamteindruck der Show denn so war. Ich hau mal die Frage raus und ich sag bewusst nicht, wie ich sie gesehen habe, sondern hau erstmal den Ball rüber zu Chris. Chris, Gesamteindruck der Show. Von der Show meine ich, Entschuldigung. Sehr gerne, sehr gerne. Also ich versuche mich nicht so beeinflussen zu lassen aufgrund der Tatsache, dass die Show natürlich zu einem sehr angenehmen Zeitpunkt war. Es ist natürlich der Vorteil, wenn die Shows in Frankreich sind oder sonst wo wir es natürlich hier zu einer sehr guten Uhrzeit bekommen, Primetime Television quasi. Ich war, würde ich behaupten, nicht bei jedem Match wirklich gut drin. Es gab ein Match, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Und ich finde, so ab der Hälfte bin ich sehr gut reingekommen und dann hat es für mich eigentlich auch abgeliefert. Mal mehr, mal weniger. Ich fand sie nicht so gut wie das letzte war SummerSlam, nicht wahr? So Tag 2 vom SummerSlam fand ich, glaube ich, damals gar nicht so schlecht und der Gesamteindruck war auch gar nicht so übel. Ich würde es jetzt nicht mal mit SummerSlam vergleichen können, aber das ist das letzte. So weit bin ich nicht, aber ich konnte sie gut wegschauen. Also ich war dahingehend eigentlich ganz zufrieden. Deswegen bin ich im, ja, weiß nicht, wie machen wir das, von 10 bin ich so sicher drüber, über die Hälfte. Vielleicht so 6, vielleicht ein bisschen drunter. Ja, ich mache mal wohlwollende 6, aber das ist schon sehr, sehr wohlwollend. Besser als 6 fand ich sie definitiv nicht. Aber ich war schon überrascht über gewisse Matches. Und ja, da werden wir jetzt eh einzeln besprechen. Aber ich war schon, oh ja, war für mich durchaus eine sehenswerte Show. Sind wir gar nicht so weit weg, was den Gesamteindruck angeht, voneinander. Ich fand sie aber tatsächlich ein bisschen besser sogar, weil, gut, da kommt ja auch viel zusammen. Man muss dann als Zuschauer, als Fan, muss man an dem Tag gerade irgendwie Bock auf Wrestling haben. Wenn du natürlich irgendwie aufwachst und sagst, boah, hängt mir Wrestling gerade zum Hals raus, dann wirst du mit der Show natürlich jetzt auch nicht zum Besseren bekehrt werden. Wenn du aber aufwachst und sagst, boah, irgendwie bin ich gerade ziemlich gechillt, es war eine anstrengende Woche, jetzt habe ich mal Lust auf eine Wrestling-Show, kommt ja auch von der Uhrzeit richtig zur rechten Zeit, dann sieht man natürlich eine Show deutlich wohlwollender. Und ich war in dieser Stimmung und ich fand es sehr, sehr, sehr angenehm wegzugucken. Also wirklich, es gab nicht viel, was mir so gar nicht gefallen hat. Chris hat das schon gesagt, es gibt ein Match, es war im Vorfeld schon der übliche Verdächtige, den wir im Blick hatten. Und es hat nichts, kann man jetzt ja auch ruhig schon sagen, es hat nichts damit zu tun, dass es ein Frauenmatch war. Ja, also vollkommener Schwachsinn. Es gibt oft genug Shows, wo die Frauen die Show stehlen. hier war es nicht der Fall. Und es gibt auch viele Gründe, warum das hier nicht der Fall war. Werden wir drauf eingehen. Aber selbst das hat mich komischerweise gar nicht so groß gestört, weil ich bei diesem Match mehr so bei der Interaktion der Crowd meine Aufmerksamkeiten dann dahin gelenkt hatte. Das war nämlich sehr interessant, denn Becky hat hier natürlich wieder als Heel geworkt. Es klang dann teilweise doch anders, wenn man sich die Zuschauerreaktion anguckt. Dazu aber später. Das heißt, auch bei wirklich schlechten Matches war ich durchaus gewillt, noch lustige Ablenkungsmanöver durchgehen zu lassen. Ja, gehen wir mal rein in die Show. Ich bin mal ziemlich gespannt, mein lieber Chris, wie du das beim Opener gesehen hast. Opener war Roman Reigns gegen Bronson Reed. Das war ein Match, das tatsächlich relativ lange ging. Wir hatten hier die 22 Minuten und natürlich hat Paul Heyman da eine gewisse Rolle gespielt mit der Shula Falla, die er dann getragen hat. Und Bronson Reed hat natürlich auch diese Chance des Spotlights nutzen wollen. Ich finde den einfach knuddelig. Man sieht wirklich, wie er dann immer den Bösewicht spielen soll, aber ich kann den nicht böse finden. Ich finde ihn eigentlich immer knuddelig, wenn er dann so tut, als wäre er gerade böse. Wenn das Publikum irgendwas chantet und er dann mit dem Kopf schüttelt, nein, das dürft ihr nicht, ihr seid böse. Man möchte ihn gleich in den Arm nehmen. So, ich fand tatsächlich hier alles in Ordnung bis gut. Also das Match war jetzt kein voller Burner, aber ich fand es auch nicht schlecht. Natürlich hat es seine Längen gehabt. Man hat da zu Anfang so viel, klar, Roman hat da sehr mit dem Momentum wieder gespielt, wie er das eben auch macht. Der Entrance war entsprechend auch recht lang. Aber ich fand es irgendwie gut, weil Bronson wollte hier zeigen, dass er den Spot verdient hat. Er hat sehr viel Leidenschaft reingelegt, ist auch intensiv zu Werk gegangen. Roman ist da, finde ich, auch gut mitgegangen. Ich fand, das war so eins der wirklich ordentlichen, guten Reigns-Matches. Und tatsächlich lebte hier auch viel von der alten Tribal Chief-Aura. Die Halle wollte das unbedingt wieder aufleben lassen oder aufheben ist ja falsch, es war ja nie wirklich weg, aber sie wollte es entsprechend zelebrieren. Ich finde, man hat hier schon diverse Sachen gemerkt und da rede ich gleich drüber, wenn wir fertig sind, erstmal mit dem Match als solches und dann können wir mal über die Crowd und über das Event, die Inszenierung als solche sprechen. Nach dem Match, das Reigns tatsächlich dann nach dem Spear gewonnen hatte, gab es ein Beatdown, eine Bestrafung, die sich gewaschen hat. Das war wirklich cool. Reigns hat sich feiern lassen, hat die Shula Falla dann auseinandergenommen und nachdem er den guten Paul Heyman schlafen gelegt hatte, ich fand es wieder großartig, wie Heyman dann sagte, ich liebe dich, mein Tribal Chief, I acknowledge you, my Tribal Chief. Reigns war unerbittlich, er hat den guten Paul Heyman in, was war das, den Samoan Choke oder keine Ahnung, wie man das Ding nennt, in seinen Aufgabegriff gepackt und er ist relativ schnell auch platt gewesen. Dann hat er eben die Shula Falla auseinandergeflattert, unterschrieben und den Fans zugeworfen. Das fand Bron Breakker nicht gut. Er tauchte dann ziemlich out of nowhere auf, nämlich auf dem anderen Kommentatorenpult. Also Reigns stand auf dem Kommentatorenpult, ich glaube der Amerikaner und hat da die Schuhe in die Zuschauer geworfen und Bron Breakker war dann, ich glaube, das war das französische Kommentatorenpult und hat dann da einen intensiven Spear hat er den guten Reigns gegeben. Dadurch ging das Kommentatorenpult auch zu Bruch und erstmal ging Reed aus der Halle. So, Reigns konnte sich dann irgendwie wieder zurecht berappeln und wollte dann auf eigenen Füßen aus der Halle marschieren. Das fand Breakker gar nicht gut. Er hat dann ein Spear ihm wieder verteilt mit einem riesenlangen Anlauf. Ich weiß auch gar nicht, wann er abgesprungen ist. Also gefühlt, als er den Spear bei Reigns angebracht hat, da war er schon gefühlt 2 Minuten in der Luft. Da war gar nicht mehr so viel Power hinter dem Spear, weil er so früh abgesprungen ist. Sah trotzdem irgendwie saucool aus. Und dann gab es gefühlt 50 Millionen Tsunamis noch. Security war auch sehr gut. Man hat Reigns auf so eine Bahre nach dem ersten oder zweiten Tsunami gepackt. ihn festgebunden. Das war natürlich super, da konnte er nicht weglaufen. Gab es dann gleich noch ein, zwei Tsunamis hinterher. Das war mal eine Bestrafung allererster Güte. Reigns wird jetzt bis auf Weiteres wohl erstmal rausgeschrieben sein. Dass Jey Uso da versucht hat, Reigns noch zu retten, kann man hier gerne bringen. Das ist auch gar nicht so völlig belanglos, weil Jey Uso ja später noch ein Match hatte. Jey hat auch noch ein Spear einstecken müssen, war entsprechend gezeichnet. Am Ende war Jey es auch, der Reigns aus dem aus der Halle gebracht hat, während Reigns da nahezu bewusstlos auf dieser Bahre dann lag und raus transportiert wurde. Also das Match fand ich wirklich gut, war nicht überragend, aber es war gut. Und das lag so ein bisschen an der Reigns, ja, am Reigns-Flair, das sehr von der Zuschauerreaktion lebt. Und solange er keine Promos halten muss, kann man es auch tatsächlich noch spüren, finde ich. Es lag sehr an Bronson Reed, der wirklich alles reingesetzt hat, was er reinsetzen konnte. Es lag natürlich auch an Heyman, es lag sehr an der Crowd und ich fand tatsächlich auch das Booking danach gut. Ich fand es völlig okay, dass Reigns dieses Match gewinnt. Ist völlig okay, gerade wenn du überlegst, ob du für die Zukunft dann nicht vielleicht Reigns gegen Breaker aufbaust, was ja viele von uns sowieso eher noch haben wollen, dann muss Bronson Reed hier auch mal den Pin fressen. Reigns hat sowieso schon genug verloren und genug auf die Fresse gekriegt. Dann muss er auch mal wieder einen Sieg einfahren. Und da ist Bronson Reed, der ist nicht der schlechteste Gegner. Gut fand ich aber irgendwie auch, dass es dann diesen Beatdown gab. Also, das sagen Chris und ich hier auch. Lass das Match regulär enden und dass die Heels danach irgendwie eine fiese Aktion machen. Und die war ja nun fies genug, hat ja auch einen soliden Impact gehabt. Ich weiß nicht, Chris, ich fand das alles irgendwie gut. Also, so sehr wir vielleicht The Vision noch nicht so ganz fühlen, WWE sieht da schon ein großes Stable, denn sie haben ja hier rundherum das ganze Segment inklusive Match, glaube ich, ging ja eine Stunde auf jeden Fall mit Entrance und Beatdown danach. Also man hat da wirklich eine Story erzählt und ich glaube, dass dieses Match hat beim richtigen Event stattgefunden. Die Fans waren sehr wohlwollend, sie haben sehr viel Energie gehabt und sie haben für mich auch irgendwie geschafft, am Anfang so ein Big-Time-Feeling zu kreieren. Es ist immer sehr, sehr wohlwollend, beziehungsweise auch super positiv für die Superstars. Wenn die Fans so mitgehen, dann kann man natürlich am Anfang sich ein bisschen umkreisen und langsam das Match aufbauen. Und es wird halt nicht langweilig, einfach weil die Fans das Ganze so ein bisschen capturen. Also alles in allem fand ich das schon gut. Bronson Reed als Gegner fand ich auch ganz gut, auch wenn ich anfangs, glaube ich, eher skeptisch war. Konnte er das gut mitgehen. Paul Heyman für mich immer wieder kommt er zurück. Also er war für mich der Superstar. Also wie er da raus, wie er rausgetatschelt ist, dann mit dem Gesicht, dem offenen Mund, das war so unfassbar genial und witzig. Und dieses Einschleimen bei Roman am Ende, das ist alles so unfassbar göttlich. Richtig stark. Bron Breakker mit dem Spear durch das Kommentatorenpult, unfassbare Energie, wer da noch so im Schneidersitz sitzt oder so auch nach vorn wackelt, das hat schon sehr viel Energie. Ich bleibe auf jeden Fall irgendwo bei dir. Das Match war gut, das hatte einfach so ein bisschen so ein typisches Roman Reigns Match. Also als er Universal Champion war, lief das Ganze ja nicht anders, ja, mit Eingriffen. Und viel mit Zuschauern, gar nicht mal so viele Moves, aber wenn es die Moves gab, waren sie dann auch stiff genug, finde ich. Und der Beatdown war sowieso sehr stiff, das muss man schon sagen. Also da haben sie Division sehr viel gegeben. Von daher bin ich hier, ich gehe da tatsächlich besser raus, als ich reingegangen bin in diese Gesamtsituation. Der Beatdown war sehr gut, aber es hat sich ein bisschen ausgeschlachtet. Also Roman wird ja immer wieder aus den Shows geschrieben, ne, weil er keinen vollen Terminkalender mehr haben möchte. Und das ist halt so ein bisschen nervig, finde ich, weil er echt sehr oft niedergetrampelt wird. Das nimmt ihn so für mich ein bisschen Aura weg, klar. Das waren viele unfaire Angriffe, das waren sehr harte Angriffe, alles okay. Aber es passiert ihm sehr, sehr oft. Und ich denke mir, also Jey Uso hätte es doch früher kommen können. Aber gut, da, in dieser Hinsicht darf man WWE nicht hinterfragen. Dessen bin ich mir bewusst. Deswegen ein toller Aufbau für das Match zwischen Roman Reigns und Bron Breakker. Ich habe sehr große Lust auf dieses Match. Also da habe ich große Lust. Und ich überlege gerade, wann man das bringen könnte. Ja. Das war ein großer Beatdown. Also ich denke mal, nächste Woche ist Roman noch nicht da. WrestlePalooza wird ja gerade sehr groß aufgebaut, werden wir ja noch dazu kommen, welche Matches da schon so irgendwie angedeutet werden. Ob man es vielleicht schon da bringt, das ist aber schon am 20. September, glaube ich. Also weiß ich nicht. Aber ich habe große Lust auf das Match. Was Division angeht, weiß ich nicht. Vielleicht reden wir nach dem Main Event mehr über das Stable, aber bleiben wir mal bei Roman. Ich bleibe dabei, das hier war mehr Tribal Chief wieder, aber die Beatdowns sind mir zu oft und irgendwie brauche ich da so ein Pathway. Ich brauche ein bisschen so, okay, was überlegt man sich? Weil Bron Breakker, wenn du was Großes planst, weiß ich nicht, dein Sieg gegen Roman wäre da schon ziemlich wichtig für ihn. Für Roman selbst, ja, eigentlich ist er in einer Situation, wo er auch verlieren kann, aber dafür waren in letzter Zeit einfach zu viele, ja, bei WrestleMania verloren, dann wieder ein Beatdown, dann kommt er zurück, dann wieder ein Beatdown, jetzt gewinnt er, dann gibt's wieder ein Beatdown. Das ist so ein bisschen eine Krux, die WWE lösen muss, aber um hier mal zu bleiben, das war ein guter Opener, ein sehr wohlwollender Opener und ich finde, es hat zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden, weil es Reed nicht gestört hat. Reigns hat wieder ein bisschen zum Tribal Chief gefunden, Heyman war großartig und Bron Breakker geht als Monster heraus. Also denke ich mal, hat man hier definitiv alles richtig gemacht und mir hat's sehr gut gefallen, muss ich sagen. Besser als erwartet. Ich bin bei vielen, was du gesagt hast, bei dir. Eine Sache, was ich sehr interessant finde, da würde ich gleich mal einhaken. Du hast gesagt, Roman kriegt derzeit ziemlich viele Beatdowns. Und das stimmt auch. Er steckt viel ein. Aber ich finde das irgendwie in Ordnung gerade. Es passt so ein bisschen zu der Story, die man offenbar für Roman erzählt. Nämlich als Tribal Chief mit seiner Bloodline war er unantastbar. Jetzt, wo er eigentlich, was ja auch irgendwie so ein bisschen hinkt, wo ich es gerade sage, wo er quasi keine Bloodline mehr hat, ist er angreifbar. Aber er hat ja eigentlich die Bloodline. Ja, er hat Jay, er hat Jimmy und er hat auch Sammy, wenn man ehrlich ist. Und so ein bisschen der Jacob sogar auch noch jetzt bei sich. Also, ich meine, die Bloodline, das letzte Mal hat sie bei der Survivor Series ihr Match gewonnen und man hat sie einfach nur nicht mehr gebuckt. Aber storyline-mäßig hat sie sich ja nie irgendwie aufgelöst oder sowas. Aber man erzählt die Story nicht. Und deswegen muss ich mich jetzt gerade so ein bisschen wieder revidieren, wenn ich sage, es ist irgendwo logisch und konsequent, wenn man Roman so ein bisschen als angreifbar darstellt und wird da eben auch oft angegriffen, dann ist das zwar richtig, aber es ist auch wieder gleichzeitig falsch, weil die Bloodline, die ihn damals unantastbar gemacht hat, die ist streng genommen nicht wirklich weg. Ja, Jimmy und Jay und jedenfalls Sammy, streng genommen sogar auch mittlerweile Jacob, der ist zwar nie offiziell jetzt zu Roman, hat er sich bekannt, im Gegenteil, aber er hängt eben mit der Bloodline rum. Das ist irgendwie komisch dann, was Reigns angeht. Insofern bin ich genauso bei dir, wie ich WWE so ein bisschen folgen kann. Aber es ist nicht wirklich durchdacht, was WWE da macht. Da bin ich, insofern kann ich dir beipflichten. Du hast gesagt, Roman kommt so ein bisschen zum Tribal Chief wieder. Ja und nein. Denn einerseits finde ich, ist es ein Stück weit generell ein bisschen Verwalten der Vergangenheit, was man da mit dem Tribal Chief Gimmick macht. Das sind Signatures abspulen. Das kannst du, wenn du die PlayStation spielst, drückst du auf den Knopf, dann mache ich auch den Zeigefinger nach oben von dem Reigns Charakter, um die Crowd irgendwie zu animieren. Also das ist quasi genau das Gleiche. Das ist so Schema F jetzt mit dem Tribal Chief. Aber man fühlt, finde ich, trotzdem immer noch was, weil es dafür einfach zu groß war und es ist immer noch Roman. Und bei Roman denkst du immer noch, boah, der wird ja auch bald andere Sachen haben. Sei mal froh, wie lange er noch da ist, so übertrieben gesagt. Aber ein Faktor, der auch wichtig ist, Stichwort, er findet den Tribal Chief, ja, aber auch nur, solange wie er keine Promos hält. Wenn Roman derzeit Promos hält, will ich muten. Das ist wirklich kaum zu ertragen, Romans Promos derzeit, weil das so Big Dog-Gedröhne ist, dass einem wirklich nicht mehr viel einfällt. Er hat auch diesen nervigen Tonfall schon wieder drauf dann bei diesen Promos. Das ist ein Problem. Von dem Coolness-Faktor damals, als Heyman sein Wiseman war, boah, Alter, da ist nicht mehr wirklich viel übrig. Zumindest für mich ist da nicht mehr so viel übrig geblieben. Alle, die das anders sehen, denen will ich es auch nicht madig machen. Aber für mich, das hatten wir auch schon seit ein paar Reviews angesprochen, ist das hart Big Dog-Style, was Roman da macht. Andererseits, cool, wie Chris sagte, wir werden auf Sicht wohl Breaker gegen Roman bekommen. Und eigentlich ist das ein Match für ein Rumble. Eigentlich ist das ein wirklich Big Four Match oder Big Three, würde ich sagen, weil die Survivor Series zählt für mich nicht zu den Big Four Matches. Die Survivor Series ist mittlerweile ein Wargames Gimmick Pay-Per-View. Und da ist das Singles Match, das den Pay-Per-View headlined, wenn es überhaupt ein Singles Match gibt, meistens ist ja das Wargames Match das headlined, da fällt auch ein Titelmatch, sag ich mal, durchs Rost. Und wird eher als beiläufig wahrgenommen. Deswegen würde ich, also ich kann mir vorstellen, dass man Roman gegen Braun bei der Series bringt. Ich glaube nicht bei Wrestlepalooza, ehrlich gesagt. Eigentlich gehört's zum Rumble. Und da müsste man dann richtig was abfeuern. Es ist und, ja in Saudi-Arabien, das heißt, ach ja, muss er abliefern. Ja, das hatte ich schon wieder vollkommen verdrängt. Na, das Gute ist, wir können es dann live gucken. Das ist der einzige Vorteil, dass man da irgendwie nicht nachts wach bleiben müsste. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Das fand ich, also Chris, gib mal Sterne, Chris. Was würdest du geben? Ich bin bei, 3,5 bis 4, irgendwo da. Ja, 3,5 ist, glaube ich, eine gute Bewertung. Ich mach mal 3,5, ja. Ich sag, Meltzer gibt 4 übrigens. Schauen wir mal. Wahrscheinlich, ja. Meltzer mag dieses Match. Das fand Dave geil. Es war sehr solide geworkt, gute Pace, nicht übertrieben, professionell, Leidenschaft von Bronson. Da, ich bin mir sicher, dass Dave hier vielleicht eine 4 rausknallt. Oder ich glaube, es könnte gut sein, dass Dave hier eine 4 rausknallt. So, Backstage-Segment fand ich irgendwie ganz süß. Adam Pearce hat gesagt, so, Leute, das war nicht so gut, Breaker und Reed, was ihr da gemacht habt, ist eine große Frechheit, ihr geht jetzt mal nach Hause. Das ist eine harte Disziplinarmaßnahme, die da ausgesprochen wird. Er schickt sie dann nach Hause, wobei für mich eigentlich klar war, gut, sie werden wohl zurückkommen, aber nee, sie waren wirklich weg, nachher auch beim Main Event. Insofern haben sich hier die Offiziellen mal nicht der totalen Lächerlichkeit preisgegeben, wenn es natürlich immer noch genug lächerlich war. Aber Pierce hat ordentlich rumgeschrien und sich den Schweiß abgewischt. Also das, Chris, haben sie doch süß inszeniert mit Adam Pearce. Ich fand's gut, ja. Das generell finde ich, die GMs machen eine super Sache in den letzten Jahren. Pearce und Aldis haben sich da wirklich durchgesetzt und machen das, finde ich, sehr, sehr gut. Auch dieses Segment, es hat halt wirklich tollen roten Faden durch die Show gebracht. Klar war jedem dann klar, ja, irgendwas wird's geben. Auch Seth sein Interview vor dem Match, dass er quasi immer 2 Schritte voraus ist. Es war eh klar. Ich denke, dieses Fatal Four Way Weltmatch am Ende kam nicht durch die Spannung, dass es hier vielleicht einen Titelwechsel gibt, sondern wer ist das nächste Mitglied des Stables? Und das sollten wir doch herausfinden. Aber ich weiß nicht, ich fand manchmal geht das vielleicht ein bisschen unter, aber ich finde solche Segmente gar nicht so schlecht und unwichtig. Also mir hat's tatsächlich gefallen. Nee, die sind, finde ich, sogar extrem wichtig, wenn man sie gut macht. Also damals die WWE 2K-Videospiele, WWE Raw vs. SmackDown 2009, 2010, 2011 oder so, die lebten ja gerade in den Story-Mode-Sequenzen von solchen Videos. Die waren ja das Salz in der Suppe. Man hat ja quasi die Matches nur gemacht, um die nächsten Videos endlich gucken zu können. Und die sind so wichtig. Und deswegen muss man sie auch mal stringent machen. Und vielleicht sollten die GMs auch mal ein bisschen mehr, so ein bisschen härter durchgreifen. Ich meine, hart, die haben jetzt seinen Superstar zu Klump geprügelt und müssen nach Hause gehen. Geil. Also irgendwie, egal. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber Adam Pearce macht es super. Nick Aldis macht es auch super, da sind Chris und ich uns vollkommen einig. Titelmatch kam als nächstes. Tag Team Championship. Die Wyatt Six, vertreten wie eigentlich immer durch Joe Gacy und Dexter Lumis, traten gegen die Street Profits an, die von Publikum zwar durchaus wohlwollend wahrgenommen worden sind, aber trotzdem so kein richtiges Big-Time-Feeling kreieren konnten. Ich meine, das Match ging auch keine 15 Minuten, ja, 13 Minuten gut war das Ding lang und wie soll ich sagen, es war irgendwo zwischen gar nicht schlecht und irgendwie ziemlich verbotscht. Also ich glaube, den Vogel hat Montez Ford abgeschossen, der da irgendwie nach einem Move im Ring durch die Gegend lief, um sich dann hinzulegen, weil, ich weiß nicht, wer es war, Dexter Lumis im Zweifel, gerade mit Joe Gacy irgendeine Tag-Team-Kombi da angesetzt hatte. Und dann fiel Montez Ford ein, ich muss mich eigentlich hinlegen. Und dann hat er sich schnell hingelegt. Das sah also ausgesprochen peinlich aus. Da waren wir locker auf Nikki Bella-Niveau, was das anging. Aber das war der einzige wirklich üble Botch, der mir in dem Match aufgefallen ist. Lief zwar nicht alles rund, aber es war okay. Man sieht aber, auch die Fans wollten das Match gut finden, aber sie sind nicht so richtig emotional reingekommen. Auch dieses En deux, simplement deux, das starb in diesem Match richtig weg, hat man gesehen. Wie generell die Zuschauerreaktionen nicht so der Knaller waren. Das heißt, Wyatt Six als Tag-Team-Champions ist so eine Sache. Die Entrance war okay, die Fans fanden es auch super. Aber sobald es dann zu den Matches kommt, verliert dieses Stable tatsächlich was. Auch wie sie überhaupt zum Tag-Team-Gürtel gekommen sind. Das war ja nun auch nichts, was sich irgendwie jetzt zwingend angekündigt hat. Das war ja auch, oh, jetzt haben sie die Tag-Team-Championship gewonnen. Auch ganz interessant. Auch wie sie gewonnen haben, dass dann hier am Ende Onkel Howdy dann Sister Abigail bringt und auch unsere Nikki Cross da eingreift und zum Sieg kausal beiträgt. Das, klar, das soll dieses Stable dann entsprechend auch ausmachen. Funktioniert ja auch irgendwo, aber dass der Funken so richtig überspringt, habe ich jetzt auch in Frankreich nicht gefühlt. Und wenn du in Frankreich den Funken nicht überspringen lassen kannst, dann kann einem in Amerika doch ein bisschen Angst und Bange werden für das Stable. Also es riecht irgendwie doch nach baldigem Titelwechsel vielleicht schon wieder. Es sei denn, man hat sich da irgendwie eine große Story ausgedacht, aber ich glaube, die Wyatt Six seit dem Debüt, die sind einfach da. Und jetzt sind sie als Champions einfach da. Im Ring ist es solide, mehr nicht. Wie bei Bray Wyatt damals, da ist auch nichts hinter, ja, also da ist auch kein großer Plan hinter. Nachher war Bray Wyatt, das war eine geile Idee mit dem Firefly Funhouse, das war super, aber das war nachher ein Selbstzweck, dieses Firefly Funhouse. Es ging ja nicht irgendwie in eine bestimmte Richtung. Das war ja Bray Wyatts Problem eigentlich immer, dass man ihn dann nach allem, was man gehört hat, nicht so hat machen lassen, wie er es gerne gewollt hätte. Und bei den Wyatt Six könnte es ähnlich sein. Auch wenn ihr Theme, finde ich, mega geil ist. Das ist auch natürlich Geschmacksfrage, aber ich find's super. Ja, Chris, also okay, würde ich sagen. Auch weil die Street Profits sich natürlich auch nicht reingekniet haben. Aber viel mehr war es dann auch nicht. Ich mag das Theme von den Wild Six auch sehr. Generell fand ich eigentlich alle Themes von Bray ganz gut. Ja. Das Erste, was mir auch in den Kopf geschossen ist, hast du wunderbar zusammengefasst. Das Problem, was sich in diesem ganzen Bray Wyatt-Universum immer abgespielt hat, war, das ist kreativ wahrscheinlich das Beste, was es bei WWE gibt. Aber wenn es dann in den Ring geht, will es einfach nicht. Also Bray Wyatt, ich meine, Daniel Bryan hat aus ihm ein super Match rausgeholt. Aber danach gab es halt selten mal Einzelmatches von ihm, die gut waren. Im Tag-Team, in Six-Man-Tags natürlich, konnte man das sehr gut kaschieren, ja. Und irgendwie hat sich das auf alle anderen auch ausgewirkt, ja, sei es jetzt bei Bray Wyatt oder eben bei den Wyatt Six, die alle miteinander sind grundsätzlich mal kreativ und am Mikrofon sehr, sehr stark und vom Gimmick her, aber im Ring, ja, weiß nicht, ist Joe Gacy vielleicht noch der Beste, ja. Ich fand dieses Debüt damals so unfassbar großartig bei Raw. Und ich weiß nicht, wir beide, glaube ich, haben vor 2-3 Wochen mal über sie geredet und ich habe gemeint, ja, bin ich ein bisschen zu wenig. Und ich glaube, du hast gemeint, naja, eigentlich ist es gar nicht so schlecht in der Situation, in der sie sind, weil es einfach nicht übernatürlicher Müll ist. Und das fand ich dann eigentlich so, wenn ich länger drüber nachdenke, ja, stimmt. Also es ist ja gar nicht mal so schlecht alles, weil am Ende ist diese ganze Geschichte im Bray Wyatt-Universum so ein Schwert, das, ja, also zweiseitiges, beidseitiges Schwert, keine Ahnung, wie man das nennt. Jeder wird wissen, was ich meine. Es ist einfach so gut, aber du kannst es halt einfach nicht aufs Papier bringen, regelmäßig, weil am Ende gibt's diese übernatürliche Sachen nicht, ja. Und heutzutage passen sie auch nicht rein. Vielleicht ist es ein Stable, das kommt so 30 Jahre zu spät. Keine Ahnung. Aber dieses Match war jetzt keine gute Empfehlung tatsächlich, weil es war kein gutes Match. Und die Street Profits haben eigentlich immer gute Matches und sie konnten die beiden jetzt auch nicht zu einem guten Match bringen. Die Eingriffe finde ich ganz gut. Davon lebt das Stable ja und so kann man die Titel ja auch länger behalten. Damit habe ich gar kein Problem. Aber mir fehlt hier auch was. Also dafür ist die SmackDown Tag Team Division zu stark, als dass die Wyatt Six diesen Titel pachten und dann solche Matches in einen Pay-Per-View bringen. Ich bin ja überrascht, dass sie es auch im Pay-Per-View geschafft haben, aber eine Empfehlung für Triple H war es nicht. Ja. Und ich finde es spannend, wie sich das einfach durchzieht. Ich denke, man hat sich vielleicht noch mehr was dabei gedacht, denn Uncle Howdy, Bo Dallas, hat sich zum ersten Mal ohne Maske gezeigt bei SmackDown. Mal schauen, ob sie dahingehend was Größeres planen, ob da was dahinter ist. Im Zweifelsfall ist es meistens bei solchen Geschichten nicht der Fall. Aber lassen wir uns überraschen. Für mich hier leider ein Downer. Das war so die schlechteste Phase des Pay-Per-Views tatsächlich. Also hier war ich nicht drin, die Fans waren auch nicht drin. Und ich glaube, es war keine Empfehlung für Triple H, die White Six, glaube ich, bei WrestlePalooza zu booken. Ja, und das ist dann irgendwo konsequent, gleichzeitig schade. Aber ich bleibe bei dir. Das Stable, so wie es ist, für alle Beteiligten, ähnlich wie Judgment Day, auch wenn es der Judgment Day besser macht, das ist okay. Es ist genau okay. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Nee, es ist Midcard, ne? Also, und für Midcard ist es in Ordnung. Es gibt eine Existenzberechtigung für alle. Du hast in der Tag Team Division ein paar Leute, die da rumhampeln. Und das ist, die müssen ja auch eine Existenzberechtigung haben im Tag Team Bereich. Titelträger hat man jetzt versucht. Und wenn es in Frankreich nicht funktioniert, ist das kein gutes Zeichen. Generell die Crowd. Ich finde, Clash in Paris 2024, 2025 ist, finde ich, so symptomatisch für WWE. Man war letztes Jahr in Paris, hat eine Crowd-Reaktion gehabt, die man vielleicht so niemals hatte. Und auch in Puerto Rico nicht, auch in Berlin übrigens nicht. Und die man wohl so auch vielleicht nur ganz schwer wieder erreichen kann. So, WWE hat das realisiert und haben gesagt, alles klar, gehen wir nochmal in eine deutlich größere Arena. So, ich glaube, letztes Jahr waren es 10.000 ungefähr, die da waren, vielleicht ein Tick mehr. Jetzt hat man das Dreifache gehabt. Gute 30.000 waren da. Und das hast du gefühlt. Es war weitläufiger natürlich, auch wenn die Arena überdacht war. War es nicht diese zusammengepackte Sardinenbüchse-Atmosphäre. Wenn da der Funken überschlägt, dann hast du wirklich eine Atmosphäre, dass sich 10.000 Leute anhören wie 50.000. Und in größeren Arenen hören sich 30.000 manchmal an wie 10.000. Und auch diese en deux simple mon deux Chance, das wirkte so, als ob man da so ein bisschen das machen die Franzosen ja immer. Und bei den Weeklies war es auch deutlich wahrnehmbar und deutlich leidenschaftlicher. Aber es wirkt so ein bisschen, dass da so dieser Routineeffekt reinkommt. Und das ist WWE. In Amerika ist ein ganz großer Routineeffekt. Da seit Jahrzehnten ja fast schon, also seit Jahren will ich mal sagen. Aber da gab es ja immer wieder neue, verschiedene Phasen, die dann wieder frischen Wind reingebracht haben. Auch da ist seit der Attitude-Ära auch da nicht immer der frischeste Wind. Aber wie das eben so ist, wenn irgendwas mega gehypt ist und mega the next big thing, sobald du es dann in eine wiederkehrende Schleife bringst und vermarktest und verkaufst, ist das Besondere weg. Und ich fand, das hat man hier auch gemerkt. Die Crowd war immer noch großartig. Man möge mich da bitte überhaupt nicht falsch verstehen. Aber man merkt, dass WWE hier schon in der kapitalistischen, wir vermarkten das Ding, verkaufen's. Und es ist eben nicht mehr so once in a lifetime. Es ist jetzt eben, keine Ahnung, WWE ist nur einmal im Jahr, so nach dem Motto. Aber es ist dann eben auch einmal im Jahr. Und die Fans finden es toll. Aber es ist eben dann nicht mehr so, als wenn es diese Once-in-a-Lifetime-Kiste wäre. Das ist ja bei diesem Pay-Per-View so ein bisschen aufgefallen. Ich weiß nicht, Chris, wie du es empfunden hast. Also ich will der Crowd auch wirklich nichts wegnehmen. Ne? Die waren super. Aber wenn du es mit letztem Jahr vergleichst, das war ein anderes Euphorie-Level. Ich fand es letztes Jahr auch krasser, aber klar, ich weiß nicht, ich hab's. Crowds sind für mich so in WWE, bei WWE in letzter Zeit schwierig zu greifen. Ich weiß nicht, wer von WWE bezahlt ist, um dort zu sitzen. Ich weiß nicht, was eingespielt ist. Ich weiß ja, nicht, ja, stimmt. Das sind so schwierig. Gleichzeitig finde ich es eigentlich ganz gut, weil sie für eine tolle Atmosphäre sorgen können, wenn das Match vielleicht anfangs etwas schwierig ist zu greifen. Das fand ich bei Reed und Reigns wichtig. Aber bei der eigentlichen Frage, ich fand es letztes Jahr auch krasser, aber ich bilde mir ein, ich habe mal so bei einem Podcast reingehört und da haben sie auch drüber gesprochen, dass es bei Chicago irgendwie eine Arena gibt, die hat noch irgendwie so alte Holzbretter irgendwo an der Wand hängen und dadurch wird die Musik der Themes noch besser zurückgeschlagen. Und bei den neuen Arenen irgendwie werden die besser aufgefangen und dann geht das Ganze vielleicht ein bisschen verloren. Also keine Ahnung, diese Technik dahinter und was alles dazugehört, dass man etwas besser oder schlechter hört und wie viel WWE manipuliert, ich glaube, das lässt einfach auch nicht zu, dass man allzu viele Vergleiche anstellt. Aber allein das mit AJ Styles letztes Jahr, ich glaube, an sowas kommt man selten ran. Das war wirklich ein magischer Moment. Und ich glaube, ähnlich wie du es auch schon angedeutet hast, die WWE hat etwas entdeckt. Und das Erste, was man macht, okay, schlachten wir es aus bis zum geht nicht mehr. Und das ist irgendwo ein Problem für mich persönlich, weil dann denke ich mir, oh mein Gott, wie krass werden die eigentlich bei John Cena abgehen? Und dann ist meine Erwartungshaltung viel zu groß. Dann kommt Cena und ich denke mir, naja, okay, es hätte auch lauter sein können. Und dann ist man sowieso in einem Teufelskreis gefangen im Kopf und ist dann gar nicht beim eigentlichen Match. Deswegen super schwierig, weil so viele Elemente hineinkommen, auf die wir einfach A, keinen Einfluss haben, B, wir einfach nicht wissen, was Sache ist. Ja. Klar, ich glaube, man macht vielleicht auch ein etwas Großes draus und sollte es vielleicht nur genießen. Ich sehe schon die ersten Kommentare, die sagen, oh, man, nicht alles schlecht reden. Aber ich weiß, was du hier sagen wolltest. Ich fand es letztes Jahr auch deutlich krasser. Ja, ich will es ja auch gar nicht schlecht reden. Also es ist nur ein Eindruck, den ich habe und Chris hat so einen ähnlichen. Kann man ja ansprechen. Und wenn andere sagen, nee, ist doch ein Zeichen dafür, dass es 1000-mal besser ist, wenn man jetzt in eine größere Halle geht und 30.000 sind da. Klar, das ist definitiv ein Argument. Aber das ist eben dann auch ein Zeichen dafür, dass man da den Markt erkennt, absteckt und guckt, was man rausholen kann. Ist auch völlig normal. Also wir sind ja in einem kapitalistischen Unternehmen. Das ist Standard. Ja, das Tag-Team-Match war nicht so doll, aber es wurde noch schlechter. Denn danach kam die Women's Intercontinental Championship. Matchzeit nahezu gleich, auch gute 13 Minuten. Becky Lynch gegen Nikki Bella. Becky beim Theme schon sehr wohlwollend begrüßt, fast euphorisch, obwohl sie ja als Heel worked. Nikki hat bei ihrem Theme noch ordentlich Pops bekommen. Nachher hatte man auf sie irgendwie keinen Bock. Sie hat hier als Face geworkt und zwar so, wie sie immer worked, wenn sie Face ist. Und hat leider nicht gut geworkt. Chris und ich haben im Vorfeld schon gesagt, huiuiui, Nikki Bella jetzt in Singles-Match, ob das mal gut ist. In Tag-Team-Matches mag man es machen können. In Royal Rumble-Matches okay. Aber ein Singles-Match auf großer Bühne, Titelmatch gegen Becky, das ist nicht so ganz ohne, ob sie das wohl hinbekommt. So, wir machen es kurz, sie hat es nicht hinbekommen. Sie hat sehr intensiv gebotcht. Da war kaum Fluss drin in diesem Match. Fans haben das, glaube ich, realisiert. Also ein Move von Nikki, dieser Kick vom zweiten oder dritten Seil, ich weiß es gar nicht mehr. Da war Becky ja nicht mal in der Nähe, als sie den Move ausgeführt hat. Und ich musste fast lachen, weil Becky hat überlegt, soll ich jetzt so tun, als ob ich ihn zählt? Nee, ist zu peinlich, ich zähle ihn lieber nicht, das glaubt mir eh keiner. Und dann hat sie das Andeuten des Zählens sehr schnell wieder eingestellt, weil das wäre auch lächerlich gewesen. Shawn Michaels hätte dazu gesagt, I missed by a mile oder irgendwie so. Und so war dieser Kick von Nikki Bella auch. Wenn ihr das Match gesehen habt, ihr wisst genau, wovon ich spreche. Aber auch sonst war es nicht doll. Also das war ein Ding, da hast du jede Sekunde gemerkt von den 13 Minuten. Und Man hat sich gewünscht, dass es vorbeigeht. Es ging vorbei, bezeichnenderweise auch durch einen Einroller. Ich weiß nicht, Chris, wollen wir es noch intensiver machen? Wir können darüber sagen, wir können darüber reden, wie unglaublich fit Nikki Bella immer noch ist für 41. Das ist ja hoch beeindruckend, aber sie wird da auch entsprechend eine gewisse Zeit dafür investieren. Ja, ich weiß nicht, wenn wir über Nikki Bellas körperliche Verfassung reden, dann weißt du, dass es über das Match nicht viel zu reden gibt. Ja, ich respektiere sowas auch immer wieder. Also Hut ab, sie sieht wirklich gut aus. Übrigens Roman auch, fantastischer Look. Ja, fast so gut wie ewig wieder nicht. Lean ohne Ende. Also vielleicht bei Mania, sein Tag Team Match mit Rocky war er, glaube ich, so fit wie noch nie. Da war er super lean. Ja, aber das ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre wieder her, ne? Deswegen, also ja. Wie lange nicht? Der Junge ist wieder gut dabei. Sieht auch echt geil aus, ja. Es sieht mega aus. Also was da dazugehört, ich weiß nicht. Ich respektiere sowas. Ich möchte auch nicht irgendwie zu sehr die Mädels beerdigen. Grundsätzlich hast du es am Anfang richtig gesagt. Meistens sind es eigentlich die den Pay-Per-View retten. In dem Fall ist es eben nicht, hat es nicht hingehaut, ja. Die beiden haben keine Chemie. Und ich bleib dabei. Irgendwie glaube ich nicht, dass Becky mit jeder ein gutes Match hinbekommt. Nee, Becky war auch nicht gut, das stimmt. Nee. Was man, glaube ich, aufhören muss, diese schnellen Schläge auf das Kommentatorenpult, wo sie die Hände davor halten, das sieht irgendwie überhaupt nicht gut aus. Ich verstehe, dass sie es machen, klar, aber dann lass das irgendwie weg, das braucht niemand, finde ich. Und sonst, ja, das Pech für diese Sachen ist, so dieser Clip von Bella, weißt, das wird halt jetzt die Runden machen bei Social Media. Dieses Thema hat es vor 20 Jahren nicht, ja. Und ich will gar nicht so krass auf die Botches eingehen. Keine Chemie, es war kein gutes Match. Becky hat was anderes vor. Nikki's Run geht vielleicht noch weiter. Alles in allem war es ein okay Run, ja. Sie ist Hall of Famerin. Sie sieht fantastisch aus. Am Ende, ja, wird's ja eh egal sein. Ich denke auch, dass Triple H da jetzt nicht ein böses Auge drauf werfen wird, aber es war eine schwache Phase des Pay-Per-Views und es sollte aber besser werden. Es sollte besser werden, in der Tat. Ich bin jetzt gerade nochmal dabei, weil, das fand ich interessant, wir haben ja irgendwann, ich weiß nicht, ob es vor, nach oder wie lange vor oder nach diesen Matches war, wir haben ja irgendwann auch gesehen, dass wir Celebrities haben und zwei recht bekannte Celebrities aus dem Musikbereich, wovon einer ja auch WWE-Superstar mittlerweile ist, Jelly Roll. Und ich habe schon gedacht, dass wir den anderen irgendwann auch mal sehen werden und jetzt war er auch da, Post Malone. Gefühlt besoffen, seitdem er das erste Mal da saß. Ich glaube, der hat das Heineken die ganze Zeit nicht aus der Hand gehabt. Und wenn doch, gab es gleich ein frisches Neues. Also der Junge ist echt gut dabei. Und also der und WWE, das passt wie die Faust aufs Auge. Also Post Malone und WWE, das ist, also mein erster Gedanke war, ja, it's about time. Das musste dann auch mal sein. Aber die waren auch die ganze Zeit da. Zumindest hat die Kamera sie immer wieder eingefangen. Entweder sind sie immer wieder zum Platz zurückgelaufen oder sie haben die Show tatsächlich beide geguckt. Das fand ich irgendwie ganz süß. War so ein, weiß ich nicht, war. Ja, der hat ordentlich abgenommen, der Postman. Ja, ja. Aber offenbar nicht, weil er weniger trinkt. Also das oder er hat nur einen, es kann ja auch Heineken alkoholfrei gewesen sein, wir wissen es nicht. Ja, Post Malone hat echt, der hat ein bisschen, der ist ein bisschen leaner geworden, in der Tat. Ja, das hier ist celebrityinfos.de, bei uns kriegt ihr den letzten, nee, wir wissen überhaupt gar nichts, muss man sagen. Also Post Malone ist, glaube ich, auch seine Heydays gehabt. Aber jetzt, wo er auf Country macht, verkauft er immer noch ganz gut. Also das Ding ist noch nicht durch mit ihm. So, jetzt, wo er bei WWE ist, wird er gleich wieder viel berühmter. So, was haben wir als nächstes gehabt? Good Old Fashioned Dannebrog Match. Rusev gegen Sheamus. Rusev gewinnt das Ding nach 20 Minuten. Chris und ich waren uns auch einig, dass Rusev muss das Ding gewinnen, wenn da irgendwas mit ihm jetzt noch alsbald passieren sollte. Und dass Sheamus für ihn den Job macht, passt schon. Das war für mich das Match, was ich erwartet habe. Für mich zu Anfang ein bisschen schwieriger. Also hat ein bisschen gedauert, bis es Fahrt aufgenommen hat. Aber solche Matches brauchen eben manchmal, bis sie Fahrt aufnehmen. Und hinten raus war es dann auch das erwartet stiffe, richtig gute Match. Der Finisher, nee, der Finisher nicht, aber der White Noise durch durch die Tische da. Das sah auch schon ganz, denn der Chame ist übrigens sehr safe geworkt. Also das sah wirklich sauber aus. Fast schon ein bisschen vorsichtig hat er den White Noise gemacht, dass Rusev nichts passiert. Aber wir wissen ja, dass Sheamus auch schon Moves anders ausgeführt hat. Ihr könnt diverse Wrestler fragen, unter anderem Daniel Bryan. Das ist nicht so lustig. So, hier alles sauber. Zumindest nach dem, was wir gesehen haben. Und Rusev gewinnt. Und es war, Chris, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Für mich war es eigentlich das, was ich erwartet habe. Vielleicht hätte ich noch einen kleinen Tick mehr erwartet, aber hinten raus haben sie es eigentlich rausgerissen. Das Match hat sich wirklich gut aufgebaut. Ich habe am Anfang auch ein Problem gehabt, aber dann hat es wirklich Spaß gemacht. Erwartet Steve richtig hart. Finish hat mir nicht so gut gefallen. Irgendwie fand ich, ich weiß nicht, ob das auch richtig, weil ich hatte jetzt nicht so den Impact. Keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach zu krassere Finisher gesehen. Vielleicht, wenn man frisch AEW geschaut hat, wo irgendwie gefühlt nichts ein wie Finish ist, wartet man mehr, aber die beiden waren super stiff. Dieser Fässer-Move war unglaublich. Hat mir Spaß gemacht. Ich überlege gerade, ich rank das Match eigentlich sehr, sehr hoch tatsächlich. Hat mir irgendwie wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hätte mir vielleicht ein anderes Finish gewünscht, aber der richtige Sieger. Und ich glaube, die haben sich empfohlen, die beiden. Und Sheamus im Alter, meine Güte. Es gab ja einen Kommentar, wo jemand gefragt hat, Rusev vielleicht in das World Title Geschehen, haben wir jetzt verneint. Ich hätte irgendwie so kein Problem, wenn man mal Sheamus einfach random in einen World Title bookt. Mein Gott, also irgendwie gefällt er mir. Und dieses Match hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es hat für mich eine sehr gute Phase des Pay-Per-Views eröffnet, tatsächlich. Ich bin echt gespannt, was Meltzer hier macht. Weil es Bier, ganz sicher vier. Ganz sicher. Ja, oder? Ja. Irgendwie ist es ähnlich wie Roman gegen Bronson Reed. Es hat sich ein bisschen aufgebaut und dann gegen Ende hin haben sie wirklich stiff geworkt, hart geworkt und noch schneller geworkt. Und es hatte irgendwie eben sein, das, was er mag. Ein guter Anfang, Mittelteil und Ende. Also ich bin auch hier hoch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich ganz viel gebe, aber ich bin ganz nah dran irgendwo. Ich fand das gut. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, ja, 3/4, 4 irgendwo da tiger ich rum. Das war also, wir haben es ja im Vorfeld sehr erhofft, dass es gut wird und auch erwartet. Und es war irgendwie so auf dem Level, das wir erwartet haben. Es war jetzt nicht der totale Burner, ne? Also Gunther gegen Sheamus oder Drew gegen Sheamus, oh, ja, ne? Also da sind schon andere Sachen gewesen. Aber das waren wirklich absolute Highlights. Das hier war ein sauberes, richtig gutes, stiffes, brawliges Match. Und solche Brawls können auch mal in Schönheit oder Hässlichkeit sterben. Haben wir alles auch schon erlebt. Übrigens auch ein super Einsatz mal von Gimmick-Match, wo es ja einfach gepasst hat. Also das möchte ich auch mal WWE zugute rechnen. Leider in meisten Fällen machen sie es nicht gut mit Gimmick-Matches, weil sie sehr antiklimatisch sind, aber hier hat es wirklich perfekt zu dieser Feder gepasst. Es war ein Grudge-Match, es passt zu den beiden und sie haben es entsprechend auch genutzt. Ja, mal gucken, ob Sheamus dann künftig mal ein paar Matches wieder gewinnt und ein Titelgeschehen kommt. Ich glaube ehrlich gesagt erstmal nicht, aber Sheamus ist ein Typ, den kannst du nachts um 3 wecken, den kannst du überall hinbucken mittlerweile. Und ich glaube, WWE weiß, was sie an ihm haben. Und ich meine, der Bengel ist auch jetzt Ende 40, da wird er sich die Matches, die er workt, dann mit Bedacht mit WWE absprechen. Stichwort, was machen wir, wenn die Alten gehen? Sheamus ist so wie Randy Orton, nicht annähernd auf dem Level, ne? Aber Sheamus haben viele, glaube ich, lieb gewonnen und Chris und ich gehören so ein bisschen tatsächlich dazu. John Cena gegen Logan Paul als fünftes Match. 26 Minuten. Ich mach's kurz. Es war großartig für mich. Es war, also, ich, locker über 4 Sterne das Ding. Für mich, also 4¼, vielleicht 4½, muss man abwarten. Meltzer wird hier auch auf dem Level sein. Vielleicht haut Meltzer locker 4½ raus. Kann mir sehr gut vorstellen. Das war stark. Und Logan Paul, ja, das ist das zweite Mal jetzt innerhalb von kürzester Zeit, seit dem SummerSlam, dass Logan Paul hier überragend funktioniert. Also wirklich großartig. Er funktioniert immer dann, wenn er als böser Heel die Faces dominieren darf und ganz fies sein kann dabei. Wenn es eben Faces sind, die man auch halbwegs ernst nehmen kann. Also wenn es dann Kanonenfutter-Faces sind, dann wirkt es runtergespult. Also das ist aber bei vielen so und da ist auch Logan Paul ein Problem. Aber beim SummerSlam waren es ja doch mit Orton und Jelly Roll Faces, wo man hätte überlegen können, dass die das Ding gewinnen dürfen, gerade wegen Jelly Roll, weil er ja hier jetzt als Celebrity und so. Und die Heels haben gewonnen, wir fanden das super und da war der gute Logan Paul wirklich großartig. Hier, wo er John Cena als Gegenpart hatte, war er es tatsächlich auch. Ich fand es so gut, was er gemacht hat. Das war ein, also vielleicht habe ich irgendwas auch falsch gesehen oder bestimmte Sachen nicht so wahrgenommen, aber ich habe hier einen Matchfluss gesehen. Ich habe hier eine Match-Story gesehen, die also so gut funktioniert hat, so gut harmoniert haben die beiden. Ich fand es total geil und auch richtig und wichtig, dass John Cena dieses Match gewinnt, haben wir im Vorfeld ja auch gesagt. Das wird Logan Paul nicht ein Zacken aus der Krone brechen, dieses Match zu verlieren. Klar, John Cena braucht den Sieg jetzt auch nicht und ich sag doch, er braucht ihn, weil man ja noch ein bisschen was vorhat. Nach allem, was man gehört hat, könnte es Brock gegen John bei WrestlePalooza geben. Wenn es da nicht gibt, vielleicht einen Tick später. Ich glaube, man knallt die da bei WrestlePalooza auf die Karte. Nach allem, was man hört, ist John offiziell bestätigt. So, und dann ist Brock ein Faktor. Gerade wenn man bedenkt, dass WWE, Chris hat es eben schon kurz angesprochen, dass WWE am 20.09. wieder gegen All Out geht, die auch am 20.09. stattfinden. Und jetzt sind wir gerade, wo der Tag safe ist, beim Battle, wer tritt wann an mit seiner Show. Derzeit ist AEW wieder vor WWE, mal gucken, ob WWE noch nachzieht. Es ist ja alles so lächerlich. Das hat natürlich auch System, was da passiert von Seiten WWE, ist aber jetzt nicht der Punkt. Aber da WWE hier gegen AEW wieder ganz bewusst geht, und sie die Show auch ziemlich stark machen werden. Wir werden noch drüber reden, warum sie es vielleicht noch ein bisschen medial stärker inszenieren. Kann sein, dass man Brock auch auf den Plan ruft und sagt, so, Brock gegen John, packen wir es bei WrestlePalooza hin. Random as hell. Aber wir gehen gegen AEW. So, und dann musst du John gewinnen lassen. So, also du musst es nicht, aber es ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, John dann gewinnen zu lassen gegen Logan Paul. So, das ist aber jetzt schon wieder ein bisschen ein Seitenblick. Aber das Match fand ich so gut. Also, dass die so gut harmonieren würden, hätte ich nicht gedacht. Und dass Logan Paul seine Rolle so gut macht, habe ich fast gedacht und ich habe es gehofft. Aber das war für mich jetzt das zweite weit über 4-Sterne-Match von John Cena in den letzten Monaten. Und im Spätherbst bis kurz vor Torschuss seiner Karriere haut der hier, mit den richtigen Gegnern natürlich, die fast die besten Matches seiner Laufbahn raus. Also 5 Sterne gegen Cody. Also hier gehe ich mit Dave, der wird also 4¼, 4½, das ist safe. Also da bin ich mir 99% sicher, dass wir das hier sehen werden. Und ich bin absolut beeindruckt, wie John hier nicht nur, was das Mic-Work angeht mit Logan Paul, sondern auch was das In-Ring-Working angeht, hier wieder mal ein großartiges Match rausgehauen hat, Chris. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich fand es überragend, aber es war großartig. Interessante Sachen, die mir so einfallen dazu. Der ist ein Jahr lang noch hier. Mehr als die Hälfte davon ist er ein Heel und ist so, als würde er zum ersten Mal in den Ring steigen. Und kaum ist er Babyface, kommt jetzt die Super-Cena-Geschichte zurück. Und es funktioniert hervorragend. Also ich bin mir da wirklich so, ich würde so gern wissen, ob das auf Absicht war. Weil ich kann mir vorstellen, dass Cena sagt, okay, wenn ich hier bin, gibt es keine guten Matches. Einfach aus Prinzip nicht. Und jetzt kaum ist er Babyface, gibt es ein 5-Sterne-Match und hier bin ich auch. Ich bin über 4¼. Sowas. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie Parallelen zu seinem Match gegen Cody Rhodes gesehen. Also ja. Es war jetzt kein Finisher-Festival per se, aber es war Move, Kickout, Move, Kickout, Move, Kickout. Und das hat echt wieder Spaß gemacht. Also, ich weiß nicht, was es in letzter Zeit ist. Keine Ahnung. Ich fühle die Matches gerade. Und die Fans fühlen es auch. Und Logan Paul, was mir sehr gut gefallen hat hier, Logan Paul ist jemand, der versucht halt in seine Matches auch so ein bisschen diese Social-Media-Geschichte reinzubringen, indem er sich aufnimmt bei diesem Splash. Er hat das mal alles rausgelassen und ich glaube, das war genau richtig, dass die beiden sich hier auch auf das Wrestling konzentrieren. Es gab keine Interferences, keine Eingriffe, es war ein Wrestling-Match und ich hatte hier auch wieder wirklich Spaß. Ist für mich Match of the Night auch übrigens und es hätte auch der Main-Event sein sollen. Da bin ich mir absolut sicher. Ja. Ja. ich weiß nicht, das Ende vom Main Event, ja, so schließt man natürlich eine Show am besten als Cliffhanger, verstehe ich auch, aber ich bleib dabei. Cena Logan Paul hätte das Ende, Main Event Match sein sollen. Vor allem Feel Good, hat ja Vince auch immer gesagt, schickt die Fans happy nach Hause, ja. Am Ende auch irgendwie cool, wie Cena sagt, ja, hier, ich habe euch alles, ich habe alles in den Ring gelegt, hat quasi so sein Herz aus seiner Brust genommen, hat gesagt, that's it, Leute, mehr habe ich nicht. Und irgendwo finde ich es schade, dass er sowas nicht beim Mania gebracht hat. Gut, wir haben es beim SummerSlam gesehen, jetzt haben wir es hier gesehen. Unglaublich gespannt, wie er es gegen Brock Lesnar zeigt, auch wenn das einfach ein ganz anderes Match sein wird. Wahrscheinlich auch ein Finisher-Festival, aber eine andere Art von Finisher-Festival. Deswegen, Match of the Night für mich, Cena in seiner Prime, in ihre, dass das jetzt so noch mit dem Ende seiner Karriere kommt. Mal schauen, ob das wirklich das war, ob wir dann nochmal sowas kriegen, weil gegen Lesnar wird es anders und ich weiß nicht, wer dann noch irgendwie in Frage kommt. AJ ist jetzt aus der Kategorie, glaube ich, rausgenommen worden von ihm. Wird immer wieder Gunther gemunkelt. Gunther, ja, ja. Warum nicht? Aber dann müsste Gunther gewinnen, nicht wahr? Ja, aber Gunther ist auch kalt im Moment, finde ich. Nee, Gunther passt nicht. Ich bin da gerade raus. Nee, aber ich wüsste auch nicht, wen. Ja. Roman Reigns. Ja, warum eigentlich nicht? Klar, eigentlich total naheliegend. Eigentlich, ja. Aber wird man sehen. Ich weiß nicht, ich hatte Spaß. Ich weiß nicht, was es ist, denn... Ja, Nostalgie spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Die Fans haben es getragen. Es ist das. Und Logan Paul, ja, die Aktie ist unglaublich gestiegen. Mal schauen, was man draus macht. Ich habe schon ein bisschen gespickt bei den Pinnacle Kickoff. Da gab es eine, glaube ich, mit Dominic Mysterio als World Champion. Schauen wir dann, was wir dazu sagen. Aber Logan Paul, ich meine, irgendwann wird er World Champion. Ja. Und ich frage mich, wie das sein wird. Ich frage mich, ob die Aktie dann noch immer lebendig ist. Im Moment fühle ich ihn. Im Moment finde ich das wirklich gut, wie er das macht. Und mal schauen, wie sein Leben ohne John Cena und ohne Jelly Roll aussieht. Da bin ich mal gespannt. Ja, das sind wichtige Faktoren, glaube ich, tatsächlich. Also, denn wir kennen ja auch den anderen Logan Paul. Und da müssen wir schauen, wie er klickt und ob er klickt. Das warten wir mal ab. Übrigens, Mann, wie schlecht waren eigentlich Cenas Matches im Vergleich da mit Austin Fury und Solo Sikoa damals? Ich habe gar nicht gewusst, dass der das noch drauf hat. Ich dachte einfach, es ist over und er kann nicht mehr besser, aber das ist ja unglaublich. Ja, wir dachten ja, er ist banged up und das wird auch nichts mehr. Aber das waren ja auch, ich sag mal, das waren ja kalte Matches. Also ja, er kam ja da irgendwie direkt vom Set gefühlt und hat da ein bisschen trainiert, aber das rumpelt ja vor sich hin. Und er brauchte ja auch hier doch echt lange, um wieder warm zu werden. Also ja. Du hast gesagt, vielleicht als Heel, wollte er nicht besser, aber vielleicht konnte er einfach auch nicht. Vielleicht brauchte er erstmal eine Zeit, um reinzukommen. Weil er ist ja erst zum ersten Mal, er ist ja quasi Fulltime, muss man sagen, das lasse ich ihm. Genau. Und ich glaube, das macht einen Unterschied. Die Austin Fury und Solo Sikoa Geschichten, da war ja teilweise fast ein Jahr nicht da. Ja. Und Solo, da kann man eine kleine Parallele ziehen. Solo, das Match war ja zu Anfang eine Katastrophe. Also das war ja gar nichts. Aber als dann so ein bisschen in dieses Storytelling reinging und man so ein bisschen was gefühlt hat und man dachte, hey, Solo kann das Ding gewinnen, da war irgendwie auch sogar in dem Match was da. Ne? Und wenn dann John besser in Fahrt kommt und du die Storytelling und diese Nostalgie-Geschichte noch dazu hast, dann flutscht das irgendwann. Und ich glaube, zu Beginn seines Heel-Runs war da noch nicht so richtig drin wieder, was das angeht. Man weiß es nicht genau. Oh ja, Main Event. Fatal 4-Way Match. Rollins gegen Jey Uso, gegen LA Knight, gegen CM Punk. Wie sage ich es am besten? Ich sag's mal straight raus. Konnte für mich nicht ansatzweise mit Cena gegen Paul mithalten. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es ein Letdown war. Das wäre wohl ein bisschen zu heftig formuliert. Aber es war auch nicht schlecht, aber es fehlte was. Also den Fans schien auch was gefehlt zu haben. Die haben das solide geworkt. Das war alles in Ordnung. Die Fans haben auch applaudiert, Stimmung gemacht. Ich glaube, die haben sich vielleicht auch verausgabt beim Theme-Singen ganz zu Beginn, als die Entrances waren. Ich glaube, jedes, also bei Jay haben sie da rumgeheatet wie nichts Gutes, ist ja auch vollkommen klar. Bei LA Knight haben sie ganz oft Yeah gesagt. bei CM Punk haben sie das ganze Theme von A bis Z mitgesungen. Ach ja, bei John Cena übrigens auch die Rap-Parts, war richtig geil. Also, also die Entrance von John, die ist ein Blick wert, muss man sagen. Ja, und was da genau genommen bei Rollins passiert ist, ich kann dazu nichts sagen, ich spule konsequent alle Entrances von Rollins vor. Chris, musst du mir sagen. Ich habe eine Prognose. Ich glaube, es wurde mitgesungen. Und wie? Also, sie haben das Theme richtig gefeiert. Ja. Rollins war gut over. Ja. Also, sie hatten da, ich glaube, sie hatten sehr viel Spaß. Und es nimmt einen irgendwie mit. Ich habe einen mega Ohrwurm gerade von Seths Theme und das ist nicht so gut. Deswegen machen wir lieber weiter. Oh, ich bin da tiefenentspannt. Deswegen spule ich immer vor, weil ich hier keine dusseligen Ohrwürmer haben würde. Ich kann mir auch richtig vorstellen, wie Rollins dann ins Publikum geguckt hat, den Blick in die Ferne schweifend, eigentlich nicht sehen, sondern nur feldherrmäßig ich krieg's kotzen, wenn ich nur dran denke. Ich spul Jey Uso mittlerweile. Das will ich nicht mehr. Ich kann das nicht sehen. Stimmt. Ich bin done mit allem, was mit Jey Uso zu tun hat. Ja, kann ich. Also die Fans nicht. Die Fans sind immer noch voll drin, tatsächlich. Ja, aber dann waren irgendwann die Themes auch ausgesungen. Und dann musste man noch ein Match haben. Und dieses Match war, auch hier kann man sagen, fast genauso lang, einen Tick kürzer sogar, als das Match von Cena und Paul. Und ja, es war über weite Strecken einfach da. Die erste Viertelstunde war so ein Standard-Four-Way-Match. Hat jetzt nicht wirklich die Bude abgerissen, war aber dafür solide geworkt. Und wie das dann bei solchen Matches ist, gegen Ende, wenn dann die Finisher rausgeholt werden und die Nearfalls kommen, dann gewinnt das Ganze so ein bisschen an Stimmung. Aber auch hier nicht so richtig, weil uns allen ja klar war, dass der gute Rollins den Titel ganz sicherlich nicht verlieren würde. Und so war es dann ja auch. Man war dem nur gespannt, wie erzählt man es uns denn jetzt, dass Rollins seinen Titel verteidigt. Man hat es auf eine interessante Art und Weise gemacht. Punk war kurz davor, das Dingens zu gewinnen. Dann kam ein verkleideter Mensch, also es war sehr schnell klar, dass das eine Frau ist, und hat Punk ein Low Blow verteilt, nachdem er, ich glaube, er wollte den zweiten GTS gerade gegen Rollins ansetzen. Also den ersten hat er angesetzt, dann purzelte Rollins wieder zurück in Punks. Nee, hat er schon vorher einen eingesetzt oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall purzelte. Ja, es war quasi das Finish von der Netflix-Premiere. Ach so. Der GTS gezeigt, der taumelt quasi dann zu den Ringseilen und taumelt wieder zurück auf Punks Schultern. Stimmt. Dann hat er so gegrinst, weil er auf die Netflix-Premiere quasi. Stimmt. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. So, genau, das wollte dann Punk wieder durchbringen. Dann kam ein maskierter Mensch, hat Punk einen Low Blow gegeben und man hat dann sehr schnell gesehen, dass dieser maskierte Mensch Becky Lynch war, weil sie sich nämlich entverkleidet hat. Gott bewahre. Wir sind doch hier nicht bei adultinfos.de oder so. Wir sind hier schon bei wrestlinginfos.de. So, und das hat Rollins ausgenutzt, den Stomp gegen Punk gebracht. Da, leider Gottes, war Punk auch noch gerade auf einem Stuhl, welch Zufall, sodass dann der Stomp von Rollins gegen Punk direkt auf einem Steel Chair stattfand. Da war natürlich der Ofen für Punk definitiv aus. Kurze Radnotiz, er kickte vorher tatsächlich aus dem Stomp aus. Also das ist bemerkenswert. Punk mit einem Kickout aus dem Stomp. Beim zweiten Mal dann nicht, als es auf dem Stuhl war, da war der Ofen aus und die beiden heeligen Champs haben gefeiert. Es gab dann auch noch ein, ja, leidenschaftlichen Kuss, keine Ahnung, ob es leidenschaftlich war, aber so sollte wohl sein. Damit hat der gute Rollins verteidigt. So endete die Show. Bei Raw gab es da auch noch ein Nachspiel mit Backpfeife und so weiter. Und alle schreien jetzt nicht AJ Styles. Der hat gegen Dominik bei Raw verloren. Alle schreien jetzt, nachdem übrigens groß gefeiert wurde, ne? Also AJ Styles wurde da so il est vraiment phänomenal und so weiter. Das ist ja, der Junge ist da ja auf einem anderen Level in Frankreich. AJ Lee wird gerufen, Chris. WWE war dumm genug, sowas schon im Ansatz zu spoilern. Ob das gewollt war oder nicht und ob es wirklich schon ein wirklicher Spoiler war oder nicht. Aber das Storytelling, Chris, schreit ja nach AJs Comeback. Ja, also wir haben ja ein bisschen schon über AJ gesprochen, AJ Lee, Wild Royal Rumble, da kam sie ja nicht. Und ja, Punk, seit seiner Rückkehr deutet er eigentlich viel an. Er spricht auch ihren Namen aus bei seinen Promos meistens. Aber meistens war es eigentlich so, dass sie nicht zurückkommen wollte oder will, kann, was auch immer. Und jetzt, glaube ich, sieht es so danach aus. Ich traue Triple H zu, dass es dann einfach Nikki Bella ist, die Punk unterstützt, weil es quasi storyline-technisch auch Sinn machen würde, nachdem die beiden ja bei den Pay-Per-View aufeinander getroffen sind. Aber WWE hat es ja wunderbar gespoilert, auch in den sozialen Medien. Haben sich Leute schon nach dem Merchandise erkundigt und WWE Shop, glaube ich, hat getwittert, dass es bald zu ihrer Rückkehr Merchandise geben wird. Also das wurde gespoilert, was ein bisschen schade ist, denn ich sage es immer wieder, je länger jemand weg ist, egal wie gut oder schlecht jemand war, ich sage nicht, dass sie schlecht war, die Aktie steigt einfach. Das ist etwas ganz Normales und sie ist jetzt lange, lange weg. 2014. Glaube ich, keine Ahnung, bin mir nicht sicher. Sie war ja nicht so lange mehr da, nachdem Punk gegangen ist. Ja, ich weiß nicht, ob sie bis 2015, ich prüfe das mal kurz. Ja, bitte, sehr gern. Und ich freue mich schon, natürlich, AJ war ja irgendwo auch in einer Phase, die so die Divas-Ära zerbrochen hat, gemeinsam mit Paige und hat gute Matches abgeliefert. Wenn ich so zurückblicke, ich erinnere mich nicht ganz, ich glaube, dass sie im Ring okay war. Ich glaube, das war jetzt nicht Weltklasse. Und sie ist jetzt 38, also wir haben bei Nikki gesehen, sie wird ziemlich sicher auch gut in Form sein. Das war sie ja immer und ich glaube, das ist auch so geblieben. Es passt halt perfekt zur Story. Es sind hier zwei Real-Life-Beziehungen natürlich, die miteinander spielen. Und ich bin nicht immer ein Fan von Real-Life, weil das kann sehr schnell nicht so gut werden. Ich glaube, der erste Stint von Becky und Seth als gemeinsames Paar, das in eine Storyline auch verwickelt war, ich glaube, Baron Corbin und Lacey Evans, das fand ich damals überhaupt nicht gut. Jetzt sind sie halt auch gewachsen und ich glaube, sie fühlen sich auch richtig wohl oder wohler. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieser Kuss, ich weiß nicht, der sah ein bisschen forciert aus, keine Ahnung. Möchte da gar nichts hineinsehen. Welchen meinst du denn jetzt? Von Becky und Rollins oder welchen genau, Kuss? Genau, den meine ich, ja. Der gleich nach dem Sieg irgendwie. Ja, sah komisch aus. Ja. Aber was weiß ich, wie so ein Kuss aussieht, ne? Also das ist... ja, jeder. Ne, also, ja. Ist auch egal. Es geht... Ich glaube, die beiden haben da auch Bock drauf. Sie können sich komplett entfalten. Und wir haben ja darüber gesprochen, was wartet denn auf Becky Lynch jetzt in diesem Stint nach The Man und nach Big Time Bags? Und ich finde, das ist eigentlich perfekt. Also so, dass The Vision jetzt auch ein weibliches Mitglied bekommt, finde ich gut. Dass es Becky ist, die hier eingreift, fand ich auch nicht schlecht tatsächlich. Ja. Und diese Fehde, die jetzt da kommt, wir haben es auch schon gesagt, das ist natürlich super konstant erzählt. Erneut kostet Rollins Punk den Titel. Und dann gibt es die Backpfeifen. Die Promo bei Raw hatte auch natürlich ein paar Schüsse beider Seiten. Die Fans wollen AJ und ich glaube, das wird das Ganze auch tragen. Ja, AJ kommt zurück, der Pop wird insane, vielleicht schon bei SmackDown morgen. Ich darf den Bericht machen, ist in Chicago, also wird Spaß machen. Und vielleicht gibt es das Match auch schon bei WrestlePalooza. Ja. Das, was es für mich halt nicht rettet, ist, das Stable braucht für mich einfach etwas mehr. Es braucht irgendwas. Ja. Ob Becky dieser Faktor ist, wird sich zeigen. Und ich bin auch sehr offen dieser Fehde gegenüber. Ich freue mich auf die Promo-Duelle. Die werden, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was AJ drauf hat. Sie hat, wie gesagt, damals definitiv für einen Umschwung gesorgt. Zum Match selbst, glaube ich, ja. Um ehrlich zu sein, ich glaube, ich werde mich schon nächste Woche an nichts mehr in diesem Match erinnern, um ehrlich zu sein. Aber das Ende wird es natürlich herausnehmen. Es war für mich eines eher der schwächeren Fatal 4-Way-Matches. Das ist für mich so bei 3,5 Sternen. Also nicht schlecht. Ja. Aber ich weiß nicht, ich möchte nicht zu negativ sein, aber ich werde ehrlich zu dir sein. Ich fühle im Moment alle Beteiligten hier in diesem Match nicht so wirklich. Nee. Da macht mir... Bitte? Ich auch nicht. Ja, da macht mir Becky sogar am meisten Spaß im Moment. LA Knight ich weiß nicht, immer wieder diese Titelmatches und verlieren. Jay, bin ich komplett durch. Punk, ja, deutet hin und wieder den Rebell an, aber man merkt, dass der Anzug unter seinem T-Shirt sehr gut sitzt. Und Seth ist noch immer Seth, Leute. Also irgendwie wird das bei mir auch nichts mehr. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal unterstreichen, ich freue mich auf diese Tag-Team-Fehde. Nicht wegen des Wrestlerischen, das möchte ich nochmal unterstreichen. Ich glaube, dass man sich da nicht zu viel erwarten darf. Aber ich freue mich einfach auf dieses Gesamtpaket. Denn ich muss sagen, dieses Puzzlestück jetzt auch noch mit AJ, das kommt richtig gut. Dadurch, dass sie so lange weg war und diese Fehde zwischen Punk und Rollins so lange geht und dass Becky hier eingegriffen hat, das Bild vervollständigt sich und das muss ich Triple H lassen. Das passt sehr gut. Wir dachten sicherlich Wrestlepalooza oder sonst was tragen können. Also bin ich dahingehend eh positiv gestimmt. Und 3,5 Sterne übrigens ist auch eine sehr gute Bewertung. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen finde ich das ganz gut. Wir haben einen guten Abschluss und jetzt sind wir einfach mal gespannt. Also 3,5, da bin ich auch, was 3,5 Sterne angeht. Nicht mehr, nicht weniger. Und ab 3 ist ein Match gut, ab 4 ist es großartig. Da könnt ihr euch ausrechnen, was 3,5 sind, ne? So, ich bin noch nicht so positiv gestimmt wie Chris, was diese Tag-Team-Geschichte angeht. Also was Becky hier gemacht hat, das kannst du bei diversen WWE-Rückblick-Dokus super bringen. Ja, also wie die Story von The Vision oder Becky Lynch Karriere oder whatever, Rawlins Regentschaften, da kannst du das alles immer sehr gut verwursten. Das ist rückblicktauglich. Becky als Mitglied von Rawlins Stable finde ich ehrlich gesagt nicht so dolle, weil sie da auch so ein bisschen downgegradet wird auf Handlanger-Ebene. Klar, sie ist die Ehefrau, sie ist quasi gleichwertig, aber eigentlich wirkt sie da so ein bisschen wie das Anhängsel. Das kann sich noch ändern, weil Becky durchaus in der Lage ist, da diversen Storylines ihren Stempel aufzudrücken. Aber das ist so mein Gefühl. Und ich finde es auch genauso blöd, wenn AJ Lee als Anhängsel ihres Ehemannes zurückkommt, um dann so eine dusselige Tag-Team-Geschichte zu machen. Das fand ich auch mit The Miz und Maryse immer fürchterlich. Und jetzt haben wir es eben auf einer etwas prominenteren Ebene. Aber ich finde nicht, dass AJ Lee zurückkommen sollte, um mit ihrem Ehemann ein Tag-Team-Match zu machen. Also ich würde lieber, wenn, dann so ein Once-in-a-Lifetime-Comeback oder ein Singles-Run von AJ Lee haben wollen, aber doch nicht für ein Tag-Team-Match gegen Becky und Rawlins, um bei Wrestlepalooza gegen AEW anzutreten. Und danach geht sie wieder. Boah, das finde ich alles low. Also man weiß ja Stand jetzt noch gar nicht, A, ob sie überhaupt kommt, B, wenn ja, ob es ein One-and-Done wird oder ob sie einen längeren Run noch hinten ransetzt. Das ist ja völlig unklar derzeit. Aber selbst wenn es ein längerer Run wird, was ich bei AJ tatsächlich gerne sehen würde, weil ich fand sie eigentlich immer gut. Die ist charismatisch. Ob sie im Ring noch mithalten können wird, wird man, glaube ich, in Frage stellen oder zumindest abwarten müssen. Aber in Sachen Charisma, das passt. Da muss man sich, glaube ich, nicht Sorgen machen um AJ. Aber jetzt als Mitbringsel einer Tag-Team-Fehde, nur weil Becky Punk mal wieder den Sieg gekostet hat, mal gucken. Also ich traue den beiden auch zu, dass sie da richtig was rausholen. Also ich meine jetzt Becky und AJ, das mag sein. Aber das kann auch wirklich übel in Jerry Springer Erbärmlichkeiten enden. Und ich habe da so ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Und da ist mir AJ eigentlich zu schade für. Und da ist mir auch Becky einen Tick zu schade für. Weil die einfach für sich stehend zu gut sind, als dass man sie als die Mädels ihrer Hähne da inszenieren sollte. Aber vielleicht bin ich dafür auch mittlerweile zu emanzipiert. Nein, also jetzt mal ohne Spruch. Ich finde, die beiden sind einfach zu gut, als dass man sie für eine Tag-Team-Fehde, insbesondere AJ für eine Tag-Team-Fehde zurückholen sollte. Mal gucken, was da passiert. Ich möchte einfach, dass AJ zurückkommt, weil ich gespannt bin, was AJ so noch zu bieten haben wird in Mike-technischer und auch in Ring-Performance-technischer Hinsicht. Und da sind wir mal gespannt. Bisher wird nur spekuliert. WWE hat natürlich so ein Leak rausgehauen, was wohl nicht klar war. Also AJ Lee Fan-Merchandise soll wohl schon produziert werden und da gab es so einen Tweet ja, für ein Comeback brauchen wir auch fundiertes Merchandise. Und dann wurde das dann wieder reingeholt, weil der Tweet nicht raus sollte oder der Post, was immer das war. Ich habe es nicht genau gelesen. Das kann Work sein, kann aber auch legiter Fehler sein. So wie es hier gerade aussieht, spricht einiges dafür, dass AJ zurückkommen könnte. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch deutlich größer als beim Rumble. So, schauen wir mal, was man draus macht. Ja, damit sind wir auch schon durch. Denn was sonst bei Raw war, haben wir entweder hier eingespielt oder ist jetzt nicht für Storytelling der Zukunft so der ausschlaggebende Faktor gewesen, sodass wir jetzt ganz entspannt uns die kommende SmackDown-Ausgabe zu Gemüte führen dürfen. Da wird auch wieder einiges passieren. Chris hat schon gesagt, Chicago. Und in Chicago sind wir in Punk Town. Vielleicht wird da AJ schon irgendwas von sich geben, denn sie ist ja mit Punk bekanntlich verheiratet und wer weiß, ob sie da nicht vielleicht sogar irgendwo rumläuft. Ich glaube, die wohnen auch in Chicago, meine ich. Ne? Also Punk war immer bei den Blackhawks beim Eishockey gucken. Meine, die sind irgendwo in Chicago in der Nähe wohnhaft. Müsste ich aber prüfen, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann wäre es auch noch ein Heimspiel. Also würde sich ja fast anbieten. Ja, mein lieber Chris, wenn du magst, können wir noch ein paar Pin- oder Kick-Out-Fragen machen, oder? Ja, geh mal rein. Ich habe es schon offen. Genial. Wir können direkt loslegen. Grüße gehen mal raus an die, die auch kommentiert haben. Master Proper, DJ S-Blade, John Wick, Schmetterlingsnacht und es geht los bei Chris Pieper. Er bedankt sich auch, dass wir die anderen Pinocchio-Fragen beantwortet haben. Erinnert auch an die South Park-Folge, die du richtig erkannt hast. Und wir legen los mit der ersten Frage. Pin or Kickout, die Storyline zwischen Io Sky und Rhea Ripley führt zum Titelmatch gegen Alexa Bliss und Charlotte, was die beste Geschichte für die bisher belanglosen Women's Tag Team Title der Frauen wäre. Kickout. Glaube ich nicht. Ist zu groß, sind Rhea und Io. Aber ich will es nicht ausschließen. Also je länger ich drüber nachdenke, vielleicht, aber ich fühle es noch nicht, aber ich finde den Gedanken trotzdem nicht schlecht. Was sagst du? Ich bin bei Kickout, aber ich wäre nicht abgeneigt, das zu sehen. Ja. Also, aber ja, wir haben ja ein richtig gutes Match jetzt bekommen, offiziell bei Wrestlepalooza, Io gegen Stephanie Vaquer. Also mal sehen, ob Io überhaupt zur Verfügung steht, aber das wäre natürlich für die Tag Team-Titel ziemlich insane. Ja, aber eigentlich muss Io das Ding verlieren. Also Io schon wieder als Champion jetzt. Ich glaube, das wird Steph dann wohl. Aber wir lassen uns überraschen. Wir sind ja schon fast in der Preview jetzt, da wollen wir ja, noch nicht. Haben schon sehr viel über Wrestlepalooza geredet. Pin or Kickout. Gunther sollte der letzte Gegner von John Cena sein und ihn einschlafen lassen. Haben wir, glaube ich, schon gesagt. Chris und ich, wir fühlen es beide im Moment nicht. Ne? Ja, Kickout. Ja, ich auch. Die WWE sollte die Fehde zwischen Punk und Seth noch in diesem Jahr beenden und dann endlich das Match Pin. Also weiß ich, was danach noch kommt, aber beim ersten ist schon der Pin. Also ich glaube, das wird, ja. Also und mehrfach das angeteaste Match zwischen Rhodes und CM Punk bringen. Das ist mir eigentlich Wumpe. Hauptsache, das mit Rollins und Punk geht vorbei. Ob das dieses Jahr, also es sollte, nicht wird, war die Frage. Es kommt darauf an, was du möchtest. So habe ich die Frage verstanden. Nicht, was wir glauben, was passiert, oder? Ja, genau, sollte. WWE sollte die Fehde. Du bist bei Pin, ich bin. Es ist halt, wir haben selten so lang aufgebaute Fäden und ich sehe keinen großen Pay-Per-View mehr dieses Jahr. Eigentlich wäre ich so für Royal Rumble, deswegen bin ich bei Kickout. Alright. Der WWE mangelt es an glaubhaften HerausfordererInnen für den WWE-Titel. Da lautet wie Drew oder Randy Orton schon zu, da Leute wie Drew oder Randy Orton schon zu oft verloren. Also die WWE, es mangelt WWE an glaubhaften Herausforderern für die WWE Championship, da Leute wie Drew oder Randy zu oft verloren haben. Bin, haben wir glaube ich auch letztens schon gesagt, dass Cody echt ein Problem derzeit hat, was glaubhafte Contender angeht. Wenn wir schon bei Wrestlepalooza sind, wahrscheinlich gibt es dort Cody gegen Drew McIntyre. Ja, guten Appetit. Nee, null. Also definitiv Pin. Ja. Eher Cody gegen Sheamus hätte ich sogar mehr Bock gehabt, aber ja, naja. Sie nicht machen. Ja. Nein. Definitiv ein Thema, ja. Aber gut, ist ja klar, Cody wird bis WrestleMania mal sicherlich festhalten an diesem Titel. Pin oder Kickout, der Unterschied zwischen dem WWE und dem World Title ist größer als in den 2000er Jahren. ich bin bei Pin. Ich auch. Weil, wo kommt er her? Er kommt von Roman. Dann kommt er von Cody. Dann Cena, jetzt wieder Cody. Also der hat ein ganz, ganz hohes Standing gehabt. Und die andere, das ist eben die Rollins Championship. Die hat man erfunden, weil man bei Raw einen Titel wollte. Also ja. Mehr Mülltonne geht nicht. Ja, das wird dem Titel immer haften bleiben, wie Gunther's Tap-Out. Ja, zumindest bei uns, ne? Also viele haben es vielleicht schon vergessen, ne? Aber wenn man es objektiv betrachtet, boah. Dadurch, ja, Roman hat die Titel gepachtet, zu Recht, und dann musste man für die anderen etwas aus dem Ärmel. 2000er war halt für mich noch zu früh, keine Ahnung, kann ich gar nicht so sagen, aber ich bilde mir ein, damals war der World Title etwas stärker. Ja, zumal da ja auch gerade WWE und WCW vereinigt worden sind, und da waren die ja zu Anfang, ich will nicht sagen fast gleichwertig, ne, aber das war auch ein ganz anderes Feeling zu Beginn der 2000er. Ich weiß nicht, wenn ich an das denke, denke ich irgendwie an Triple H und den World Title, keine Ahnung. Ja, ja, der hat ihn ja auch ein paar Mal gehabt. Ja, haben wir auch schon angedeutet. Solo Sikoa wurde nach dem Verlust des US-Titels trotz Hilfe am Ring nun endgültig beerdigt. Ob wir glauben, dass es passiert oder ob wir das wollen? Solo Sikoa wurde nach dem Verlust des US-Titels trotz Hilfe am Ring nun endgültig beerdigt. Also seiner Meinung nach ist Solo offenbar beerdigt. Also Storytelling-mäßig beerdigt so. Also das wird nichts mehr. Ich bin noch ein bisschen bei einem Kickout. Ich weiß, also ich befürchte Pin, aber ich wünsche mir sehr Kickout. Ich wünsche mir auch Kickout, das ist eher ein Wunschdenken. Ja, ja, aber das ist nicht so einfach, aber es sieht echt nicht gut aus im Moment, das stimmt. Die letzte Frage, aha, okay. Andy oder Chris sollten mal am Sommerquiz von Spotify teilnehmen und ihr Wissen unter Beweis stellen. Kickout, wir wissen nämlich gar nichts. Kickout. Ich habe mich oft genug bei Chris Mania blamiert. Gibt es ein Sommerquiz bei den Jungs? Wusste ich gar nicht. Ist das so ein Tag-Team-Quiz oder ist das Einzelquiz? Was ist das? Also Chris und ich sind so schlecht, dass wenn wir antreten, dann nimmt Chris JME und ich nehme Underground oder so. Weil dann hätten wir vielleicht eine kleine Chance. Aber wenn wir alleine antreten, da scheiden wir in der ersten Runde schon an uns selber aus, glaube ich. Also ja, ich habe auch nicht gewusst, dass es Sommerquiz gibt bei Spotify. Also. Aber ist das dann auch, müssen wir mal gucken, sind das dann mit anderen Leuten oder ist das nur mit dem Team intern Leuten? Müsste man mal gucken. Ich frage Tobi, ob wir das nächste Mal im Kontakt sind. Du hast ja eine Quelle. Genau. Norox wird gegrüßt, er hat eine Pin- oder Kickout-Frage, und zwar, es sollten Marktwerte für kleinere Promotions errechnet werden, damit, wenn ein Star geht, diese noch eine Entschädigung bekommen. Das wird nie passieren. Also es wäre sicherlich nett, damit die ihm noch ein bisschen Geld verdienen. Aber wer will die Marktwerte festlegen? Das muss ja irgendeine übergeordnete Association sein. Und da wird WWE nie mitspielen. Also WWE ist die übergeordnete Association in ihrem Selbstbild. Und da müsste ja so eine Art Dachverband sein. Das hat ja fast schon was wie eine Gewerkschaft, in Anführungszeichen, die dann die anderen Gewerkschaften, die anderen Promotions schützen soll. Nein, das wird WWE niemals mitmachen. Niemals. Ja, ich bin jetzt nicht mal abgeneigt, sowas zu sehen. Wir hatten, glaube ich, sowas schon letzte Woche. Es geht ein bisschen auf Fußball-Ebene, ja. Dass es quasi Marktwerte gibt, um Superstars oder Spieler eben frei zu kaufen. Aber du hast schon recht. Ich glaube, wie legst du das fest? Es wäre ganz cool, keine Ahnung, wenn du sagen kannst, ja, okay, wie viel Vertrag hat noch Kenny Omega? Hier sind, keine Ahnung, 20 Millionen. Einfach. Ja, da müssen sich alle Promotions einig sein irgendwo. Weil so beim Wrestling musst du halt dann immer warten, bis der Vertrag ausläuft. Das ist halt auch so eine Sache. Ja, und deswegen auch die Retirement-Geschichte mit Edge und Cena. Falls man das haben wollen würde, hätte man Edge ausleihen können, theoretisch. Ja, aber da gehe ich schon zu weit. Für mich ist es, dadurch, dass es sollten Marktwerte geben, gehe ich mal auch Kickout, aber ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Ja. Tobias TTT braucht nicht noch ein Triple Threat Match, freut sich. Stephanie Vaquer haben ein gutes Match, ja. Hier ist noch ein, ja, er hat eine Pin- oder Kickout-Frage. Weniger Championships, dafür welche mit mehr Wiedererkennungswert würden das Produkt deutlich interessanter machen. Ja, Pin, das sagen wir seit Jahren, ne? Pin, ja. Ja. Schmetterlingsnacht. Rostertrennung und Titel vereinen, die man vereinen kann. weniger Titel, strenge Rostertrennung, das hatten wir jetzt so. Sind wir bei PIN? Ja, ja. Was ist das? Lieber einen großen Kader mit allen Stars und vielen Titeln. Kick-out, verstehe ich nicht. Kick-out. Ja, das ist wahrscheinlich so das Gegenteil vom ersten. Ja, also, ja. PIN und Kick-out. Raffaele Di Ruvo, PIN oder Kick-out, die großen Titel sollten nur bei einem Pay-Per-View wechseln. Also ich bin da bei Kick-out. Ich auch, weil so kriegst du ja gar keinen Überraschungsmoment rein. Also du kannst immer mal dann bei Raw oder so mal einen Titel wechseln lassen. Das kann dann mal spektakulär sein. Bei WCW war es nachher ein Riesenproblem, weil da bei den Weeklies die Titel dann fast stündlich gewechselt haben. Aber wenn du weißt, die wechseln nur bei Pay-Per-Views, kaufst du ja kein einziges Titelmatch bei einer Weekly oder beim B- oder C-Pay-Per-View. Also ein bisschen Überraschung ist da vielleicht gar nicht so blöd. Deswegen bin ich auch bei Kick-Out. Auch wenn sich WWE davon ein bisschen entfernt hat, weil die WWE Championship hat in den letzten, wie viel, 4, 5 Jahren bei Mania und beim SummerSlam gewechselt. Das finde ich aber ehrlich gesagt auch geil. Also es wird sich irgendwie komisch anfühlen, wenn Cody den Titel bei Payback verliert oder sowas. Also schon merkwürdig. Bei Mania konnte er verteidigen, aber bei Payback hat er dann verloren gegen Sheamus oder so. Also das schwierig. Ja, solche Upsets sind tatsächlich seltener geworden. Aber gut, Gunther hat ja Jay um die World Title besiegt vor ein paar Wochen bei Raw. Das fand ich eigentlich ganz gut. Es sollte einmal im Jahr eine Show geben, wo die Zuschauer Matches bestimmen können mit Abstimmung. Wie, was auf die Card kommt oder wer gewinnt? Gute Frage. Ich glaube, was auf die Card kommt, so hätte ich es ja verstanden. Ja, Matches. Also quasi Cyber Sunday oder sowas. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Aber es wird ja auch wieder manipuliert bestimmt. Also wenn es legit ist, fände ich das gar nicht schlecht. Also ich bin bei PIN, wenn es legit ist. Ja, also, ich auch. Keine Ahnung, wenn Codys Gegner ermittelt werden muss und dann gibt es so, keine Ahnung, Carmelo Hayes, Sheamus und Randy Orton. Ja. Wenn es dann Randy Orton ist, bin ich nicht überrascht. Nee, da hast du ja quasi, also da hätte man auch uns als Alternativen hinstellen können. Aber ich weiß nicht, Cyber Sunday fand ich ganz cool eigentlich. Ja. John Wick hat auch eine Frage, nachdem er nicht so beschäftigt ist, die letzten war er nicht gerade erst im Kino vor ein paar Monaten? Weiß ich, oder? Oder? Nee. Irgendwas war da doch neu letztens. Nee, das war, glaube ich, die Ballerina. Ah, ja, genau. Stimmt. Habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber ich mag die Schauspieler, die gefällt mir. So, PIN oder Kicker? Dominic Mysterio, World Champion nächstes Jahr. World Heavyweight oder egal? Gut, also WWE Champion wird er nicht. Bleiben wir bei World Championship. Also, ob er das wird. Ich bin noch ein bisschen. Nee, ich kick auch aus. Also, ich glaube nicht, dass es wird. Aber es ist auch nicht abwegig. Also, es ist so eine 51, 49 oder 48, 52 Entscheidung, finde ich. Also. Ja, vielleicht mit dem Koffer. Also, ja, genau. Ich wäre nicht abgeneigt, ihn als Kofferträger zu sehen. Also zweite Jahreshälfte nach Money in the Bank müsste das dann ja sein. Genau, ja. Aber ja, ich meine, er ist ja auch sehr, sehr jung noch. Und so. Aber gut, ja. Irgendwann musst du ja mal auch das probieren. Sebastian Brandt, den regt irgendwie alles bei Read and Breaker auf. Geht auch genauer drauf ein. Ich glaube, ich erkenne da keine Frage. Und wir haben jetzt noch eine letzte PIN oder Kick-Off-Frage von Dr. Annalena Stockert. Turniere sind leider eine sehr unterschätzte Art, neue Stars aufzubauen. Ach so, ob wir glauben, es ist unterschätzt und man könnte da mehr draus machen? Genau. Okay. Ja, ich würde sagen PIN. Ja, ich bin auch bei PIN, ja. Vorsichtiger PIN, ja. Ich fand's ja, ich meine, unter Triple H haben die Turniere eh eigentlich ganz gute Erfahrungen jetzt gemacht. Aber ja, diesen Stone Cold Steve Austin Effekt beim King of the Ring, das wirst halt nicht mehr recreaten können. Das war ja super krass. Aber ja, mach mal PIN, genau. Also man muss auch sagen, diese Turniere sind auch jetzt nicht so in die WWE-Spektakularitätskiste passend. Also wenn das im G1 Climax von New Japan vergleichst, das geht ja über einen ewig langen Zeitraum. Und ich finde, das passt in die New Japan-Philosophie eigentlich ganz gut rein, so ein Climax. Bei WWE, wo du immer jede Show ist die geilste, zelebrieren willst, ist so ein Turnier, Achtung, jetzt ist die Show aber nur ein Teil von etwas Größerem, was heute nicht sein Ende finden wird. Da sind die Amis gleich schon genervt, weil, hey, ich will jetzt hier Spektakularität und ein Turnier ist nicht so spektakulär. Ich weiß also nicht, ob das in das Selbstverständnis von WWE passt. Aber wenn du das einigermaßen cool bookst, ich meine, du kannst solche, ja, wenn du es irgendwie in den unteren Card-Regionen machst, dann stirbt es auch, dann interessiert es wieder keinen. Also, da müsste man irgendwie bei WWE gucken, wie man es am besten inszeniert, weil die Inszenierung ist ja so wichtig bei WWE, verständlicherweise. Also Turnier ist nicht gleich Turnier, deswegen ist da, glaube ich, echt eine Herausforderung auch bei. Ja, ich glaube, nachdem sie jetzt alles zweitägig machen wollen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie King of the Ring, Queen of the Ring auch zweitägig machen, dann kannst du das Ganze eh auch machen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber, ja, davon sind wir vielleicht nur ein paar Jahre entfernt, aber ich denke mal, in den nächsten 2 Jahren haben wir mindestens 3, vielleicht sogar 4 Pay-Per-Views, die zweitägig sind. Davon gehe ich mal aus. Ja, und King of the Ring muss dann erstmal wieder zurückkommen. Das ist ja auch schon ein bisschen länger nicht mehr ausgefochten worden. Obwohl, es war ja in Saudi-Arabien, oder? Stimmt! Habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja, Cody ist ja King of the Ring. Ja. Und wer noch? Ach ja, hier Frau Jade doch, oder nicht, ne? Jade, stimmt. Jade Cargill ist Queen of the Ring. Ja. Darauf geht man gar nicht mehr. Ja, weil es auch völlig random ist. Ja. Ja, schwierig. Schwieriges Konzept, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch etwas, was einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Ja, das war Pin oder Kickout. Vielen, vielen Dank. Waren tolle Fragen. Gerne für nächste Woche. Und ja, ihr seht, wir nehmen die alle auf. Macht Spaß. Und ja, sehr gerne noch weitere Stellen. Ja, man kann da teilweise so ein bisschen in grundlegende philosophische Fragen abdriften. Und Chris und ich machen ja gefühlt nichts lieber als sowas. Ja, wir sagen wieder mal ganz herzlichen Dank. Ich sehe gerade, wir haben schon wieder 1 Stunde 50 Minuten rum. Dafür, dass Chris und ich sagten, boah, jetzt nochmal die Review von Clash in Paris. Ist das nicht vielleicht ein bisschen altbacksch? Man kommt immer in 1000 verschiedene Themen rein, ja, und das haben wir diesmal auch wieder gemacht. Pin or Kickout rettet dann am Ende sowieso nochmal oder sorgt immer noch für so ein bisschen, ja, Spaß hinten raus. Und ja, mein lieber Chris, wir haben es geschafft. Du hast die Pin or Kickout Fragen, du hast auch die Schlussworte zuerst wieder. Ah, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß mit den Ganzen. Wir sind ja eh wieder bald beim nächsten Pay-Per-View, bin sehr gespannt, freue mich da drauf und mal schauen, was uns das Comeback von AJ, falls es kommt, liefert. Da haben wir genug zum Sprechen. Bleibt gesund, wunderschöne Restwoche, genießt das schöne Wetter und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So sieht's aus. Ich habe gar nicht viel zu ergänzen, wünsche euch auch Gesundheit, Frohsinn und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche, ich liebe diese Formulierung, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten solltet, ja, früher haben wir noch eingeschaltet oder reinhören solltet. Wir sind sehr, sehr glücklich und dankbar. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich, machtet jo. Tschüss. Ciao.